Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Herzlich willkommen zur Mumble-Sitzung der Projektgruppe SMV vom 13.05.2013. Es ist jetzt irgendwas so ähnlich wie 20.23 Uhr und wir haben hier 16 Leute im Kanal und haben uns folgende Tagesordnung gegeben. Zunächst wollen wir für die zahlreichen Anwesenden, die noch nicht so oft da waren, kurz die Projektgruppe und was wir bisher so gemacht haben vorstellen. Dann wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, was bedeuten die Anträge SEA 003 und X11, die wir gestern, glaube ich, auf dem Bundesparteitag angenommen haben. Top aktuelles Thema. Und dann Top 3 ist gewünscht, einen Plan für die weitere Vorgehensweise zu entwickeln, so dass wir uns ein bisschen Zeitrahmen geben, wann wir mit welchen Themen uns auseinandersetzen wollen, damit solche Teilnehmer an der Diskussion, die nur an bestimmten Themen interessiert sind, sich dann zu diesen Terminen einfinden müssen und nicht mit unseren bisher relativ zufälligen Diskussionsthemen da konfrontiert werden. Wir haben uns entschlossen, eine Aufzeichnung zu machen. Alle Anwesenden haben das gewusst und waren damit einverstanden. Und wir protokollieren das gemeinsam. Also, los geht's. Ja, du hast gerade gesagt, Kurzverschlüsselung der PGSMV. Du bist quasi präsentiert, Monopol. Negativ. Ich finde, das kann der Fu, der auch ein Gründungsmitglied ist, ganz hervorragend machen, weil ich muss natürlich erstmal mein Bierchen holen. Großartig, wer den Mund aufmacht. Na gut, also, PGSMV beschäftigt sich offensichtlich mit SMV. Die erste Frage war, was ist das eigentlich? Und wir haben festgestellt, dass zu viel Unklarheit ist und wir sind erstmal mit dem Ansatz herangegangen, wir sammeln die Vorstellungen, die Ideen, die Befürchtungen, die Wünsche, all das erstmal ein, versuchen noch nicht direkt zu werten oder eine Stoßrichtung daraus zu machen, sondern erstmal so ein Gesamtverständnis zusammenzutragen und dann sowas zu kristallisieren. Wir haben jetzt ein halbes Jahr etwa mit etlichen Themen verbracht. Wir haben festgestellt, es gibt ein paar Themenblöcke. Die sind dann teilweise strukturiert, teilweise durcheinander besprochen worden. Wir haben dazu die Protokolle natürlich geschrieben. Und bevor ich dieses im Kopf aufzähle, gehe ich lieber weiter, bevor wir gearbeitet haben. Wir haben erstmal nur diesen Liquid Democracy-Raum uns gegriffen. Wir haben ein paar Sachen einrichten können in der Infrastruktur. Ein paar Sachen haben wir noch nicht, aber es funktioniert halt für unseren Bedarf. Und es ist nicht geschlossen. Es ist hier nicht irgendwie, du musst dich so und so viel beteiligen, sondern Mitmachen ist gewünscht. Jeder kann gerne kommen und freuen uns über jeden, der was beizutragen hat. Natürlich gibt es auch immer wieder kontroverse Diskussionen und wir versuchen, diese konstruktiv zu halten. Und ich glaube, das wird auch heute wieder klappen. Genau, wir haben schon ein Ziel, oder? Das Ziel ist, ein Konstrukt zusammenzukriegen, wo wir sagen können, so kann eine SMV aussehen, die möglichst vielen akzeptabel erscheint und auch praktikabel ist. Und mögliche Alternativen also, aufzumachen, wo wir uns noch nicht so ganz sicher sind, was gut für alle ist. Ne? Ja, es soll nicht eine Lösung sein, die dann wirklich die ist, sondern ein paar Varianten. Denn es gibt ja nicht die eine Wahrheit. Und manchmal ändern sich auch die Umstände und so. Das war schon von vornherein eine Prämisse. Wir können nicht die eine Wahrheit TM finden. Ich denke, was die PG machen könnte, wäre für den nächsten Parteitag dann einen modularen Antrag zu stellen, wo wir eine SMV annehmen können und dann über die einzelnen, ich sag jetzt mal, Features einzeln abstimmen können. Ich denke, wenn wir das hätten, hätten wir beim letzten Parteitag das Ding angenommen. Witzig, dass du es erwähnst. Wir hatten da mal so einen Fragebogen, einen modularen. Was ist aus dem geworden? Dieser Fragebogen, der wurde uns ja vom Bundesvorstand kürzlich etwas zusammengestrichen und dann ging diese Umfrage mit diesen, glaube ich, 10 Fragen oder sowas raus, die auch schon sehr, sehr aussagekräftig waren. Aber ich glaube, wir sollten das nochmal aufnehmen. Da hatten wir nämlich für einen solchen modularen Antrag einiges überlegt und zusammengestellt, sehr ausführlich. Aber in der Fassung mit 10 Fragen war das nun sehr grob modular. Sehr, sehr grob. Mir ist dabei aufgefallen, dass es zum Bundesparteitag ja einen sehr schönen, schöne Übersicht über die verschiedenen SMV-Anträge gab, immer mit schönen Icons. Und wenn man es eigentlich richtig nimmt, wären diese Icons eigentlich schon die Module gewesen, die abgestimmt hätten werden können. Exakt. So ähnlich war unser Fragebogen aufgebaut. Wir hatten Themen Akkreditierung, Delegation als heißes Thema. Wir hatten Fragen, welche Modi des Wahlens, also zeitlich, turnusmäßig, ständig und so weiter. All diese Punkte hatten wir danach strukturiert. Und dann kann man vom Fragebogen zu einem Auswahlbogen kommen, denke ich. Also mein Vorschlag ist, ja? War das der Fragebogen? Also Arne hatte ja einen Antrag gestellt, den er kurz vorgestellt hat, nämlich durch ein Voting eine kurze Abfragesituation zu schaffen. Das waren ungefähr, glaube ich, 10 Fragen, ob man das machen wolle, bevor es also an die, ich glaube, die Sonnabendsabstimmung ging. Und das wurde abgelehnt, das zu tun. Dabei wäre das ein wunderbarer Moment gewesen, für die entsprechenden Kriterien ein Bild zu bekommen. Ja, wir haben dann aber später, da bin ich vielleicht auch ein bisschen mit dran schuld, das als sonstigen Antrag irgendwie dem Arne nahegelegt zu haben. Er hätte es als die notwendigen 10 Meinungsbilder formulieren sollen. Später hat das jemand gemacht und im Protokoll steht auch der Ausgang. Wenn jemand anders ein bisschen mitschreibt, kann ich das mal kurz suchen und hier ins Protokoll pasten. Da haben wir schon einen Ausgangspunkt für die Diskussion. Was ich jetzt immer noch nicht verstanden habe, ist das Ziel in Sachen welcher Art, also eine GO oder eine Satzungsänderungsantrag oder ein Satzungsänderungsantrag und die Dinge, die man nicht in der Satzung haben möchte als GO oder was? Also ich hätte das jetzt so verstanden, dass wenn jemand einen Vorschlag für eine SMV macht, dann muss er sich überlegen, was davon in die Satzung gehört. Muss ich auch überlegen, was in eine Geschäftsordnung gehört und muss dann einen geeigneten Vorschlag machen, der seiner Meinung nach das Thema vernünftig abbildet. Wenn jemand das Gefühl hat, dass ein solcher Vorschlag alternative Module braucht, dann könnte es extrem nützlich sein, wenn diese Module nach einem sehr ähnlichen Raster gegliedert sind, so dass man so eine Art Lego-SMV kriegt, die sich so zusammensetzen kann, wie der Parteitag sich das wünscht. Und da werden dann sicherlich GO-Anteile und Satzungsänderungsanteile drin sein. Okay, aber wir wollen die jetzt nicht zusammen schreiben, oder doch? Ich hatte das so verstanden, dass wir das eigentlich für diesen Parteitag schon hinkriegen wollten, einen solchen Vorschlag zu machen, der dort, wo wir nicht sicher sind, dass das ein konsensfähiges Modul ist, und das ist eigentlich fast nirgendwo, würde ich schätzen, Alternativen anzubieten, die dann das, also sagen wir mal, gut und vergleichbar ausgearbeitete Alternativen von über das gesamte Spektrum, was da vorhanden ist, anbietet. Also, was weiß ich, machen wir ein Beispiel, wenn es um so ein Klötzchen zum Thema Delegation geht, dann könnte man dann einige Alternativen anbieten. Erst würde ich sagen, One Man, One Vote oder One Woman, One Vote oder One Pirate, One Vote oder so. Und dann auf dem anderen Ende Delegation, zeitlich unbegrenzt, weitergebbar und beliebig aggregierbar. Und dazwischen vielleicht 1-2 Vorschläge, die, von denen man das Gefühl haben könnte, dass sie konsensfähig sein könnten, weil sie so ausgearbeitet sind, dass man sie auch wirklich annehmen könnte. Ja? Also jetzt nicht irgendwie nach den Prinzipien von Liquid Democracy, sondern dann zum Beispiel sagen, es soll themenbereichsweise nicht weitergehbare, auf 3 Monate beschränkte Delegationsmöglichkeit geben. Das wäre so ein Vorschlag. Vielleicht gibt es noch ein paar andere. Und dann kann man diese Teile aber in einem ein Modulantrag würde dann da 3-4 Alternativen enthalten und dann kann man sagen, in der Versammlung lässt man jetzt die Wahl, welche von diesen 4 Alternativen sie dann wählen will. Okay, voll gut. Ich war noch nicht hier, deshalb wollte ich es nochmal wissen und hört sich cool an. Genau, das Problem, Entschuldigung, wie wir angetreten hier sind, vor Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es war ziemlich kurz nach Bochum oder es war schon vor Bochum sogar. Da hatten wir den Plan, die Menschen mit einzubinden, die von Natur aus sozusagen für diese Art von Vorschlag prädestiniert wären. Also zum Beispiel bei der Frage, wie identifizieren sich die Leute im System, da haben wir mal versucht, zum Beispiel die Monika Belz dazu zu bekommen, dass sie das entsprechende Modul formulieren würde, was dann auf so ein Liquid mit offener bürgerlicher Identität oder sowas hindeutet. Und da hätten wir dann jemanden gesucht, der was in Richtung Geheim aufschreibt. Das ist uns leider misslungen und ich glaube, das ist der Grund dafür, dass wir nichts hingekriegt haben. Wir haben eigentlich zu lange gehofft, die Leute damit reinzuziehen. Vielleicht muss man es einfach so machen, wie du vorgeschlagen hast, Caro. Wenn sich niemand findet, der mitarbeiten will, dann macht man es selber. Entschuldige, wem habe ich vorhin reingequakt? Mir aber nicht rein. Ich habe dir ja auch. Also ich habe tatsächlich im Moment sehr das Gefühl, dass fast noch mehr die verhärteteren Fronten auf der Delegationslinie liegen als auf der Technologieebene. Das kommt mir langsam so ein bisschen wie Kalter Krieg vor, auf eine gewisse Art, dass die Delegationsbefürworter partout von dem Standpunkt nicht abrücken wollen oder können, dass sie der Meinung sind, wenn man Delegationen nicht zulässt, würde man den Menschen, die nicht abstimmen können oder keine Ahnung von einem Thema haben, ihr Stimmrecht wegnehmen. Und ich habe da reichlich Diskussionen auch auf Twitter mit den Delegationsbefürwortern. Da finde ich, also dieses Grundprinzip müsste man eigentlich erstmal ja klären können, ob man dafür überhaupt eine Mehrheit erzielen kann. Denn wir wollen ja sich aktiv beteiligende Menschen im System oder eben in der Partei haben. Und für die einen schließt das eben per se die Delegation aus, beispielsweise für mich. Für die anderen schließt es genauso die Delegation eben ein. Also da sind zwei komplett unterschiedliche Herangehensweisen, wo ich mich frage, wie man eigentlich die annähern können soll. Ich bin da im Moment ein bisschen ratlos. Vielleicht kann ich ein bisschen helfen, weil wir haben mit dem Satzungsänderungsantrag 03 genau diesen Konsens hingekriegt, dass man sagt, wir machen das mit der Delegation mal andersrum und machen da keinen Automatismus draus, sondern eigentlich so ein, ich sag mal, Vorschlagskanal. Also der Delegierte hat einen richtigen Vorschlagskanal gegenüber denen, die ihm folgen, und die können das dann manuell übernehmen oder für sich selber überschreiben, was automatisch bedeutet, jemand, der nicht aktiv ist, sich nicht wenigstens mal angeguckt hat, was da zur Frage steht, der würde auch nicht abstimmen, was ich sehr gut finde. Das heißt, keine verschleppten Delegationen. Andersrum, man hat eine Kontrolle, ohne dass man es in irgendeiner Form aufzeichnen muss. Also man muss nicht irgendwo Listen führen, damit ich nachher sagen kann, hat denn der von mir Delegierte nachher auch in meinem Sinne abgestimmt oder kann ich dem denn noch vertrauen? Das braucht man alles nicht sich merken. Und trotzdem hat man die Möglichkeit, dass jemand, der vielleicht mehr Ahnung hat, mir persönlich einen Vorschlag geben kann, wie ich an der Stelle abstimmen So, ich grätsche da jetzt Ja. mal kurz rein, bevor das weitergeht, weil wir wollen jetzt bitte nicht das Thema Delegation diskutieren. Das ist eines der Hauptprobleme, die wir in diesen Diskussionen haben, dass wir da rumwabeln. Wir wollen im Moment kurz vorstellen, was wir machen, wollen uns nachher kurz angucken, was der X03 leistet, der X011 leistet in Zusammenarbeit mit dem CA03 und anschließend überlegen, wie wir weiter vorgehen. Und es wird einen Tag geben, an dem wir uns mit Delegationen auseinandersetzen, an dem wir uns mit diesem vom Kai beschriebenen Empfehlungsverfahren und dem aktiven Delegationsverfahren und irgendwas in der Mitte auseinandersetzen. Aber dieser Tag ist, glaube ich, nicht heute. Ich möchte das aber auch zusammenbringen. Kai, wenn du das zusammenschreibst oder etwas sammelst, wo das zusammengeschrieben ist, ist das hilfreich für diesen Tag, der da kommt. Und ich fand das gerade schon mal ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man oft so vorgefasste Meinungen hört oder auch selbst im Kopf hat, das und das geht nicht oder wenn das, dann das. Und wenn man länger darüber redet mit Leuten, die sich andere Gedanken darüber gemacht hat, stellt man fest, da gibt's Alternativen. Man müsste nur mal sich damit beschäftigen und davon hören. Darf ich zu der Vorgehensweise mal eine Frage stellen? Die hatte ich gerade auch schon in den Chat gepostet. Ist halt im Protokoll drin oder in der Aufzeichnung. Und zwar, wenn ich das richtig verstehe, wird vom Prinzip her Reihenfolge sei mal dahingestellt, eine Satzungsänderung angestrebt, die sagt, wir machen eine SMV und dann gibt's modulweise Abstimmungen zu strittigen Punkten, die eben mehr oder weniger kontrovers diskutiert werden, wie Delegationen und anderem. Und am Ende haben wir einen Konsens und dieses Tool, was da am Ende, dieser Wunschschreien, der da am Ende definiert wird, der muss ja in irgendeine technische Umsetzung münden. Und da sage ich mal, die dauert dann 2 bis 3 Jahre, diese Umsetzung, oder 1 bis 3 Jahre, die da rauskommt, weil so ein Tool wird es derzeit nicht geben. Ist das in euren Überlegungen, spielt das eine Rolle? Also wenn ihr dann durchkommt und euch freut, oder wir, ich würde mich auch freuen, wenn die SMV käme, wir freuen uns und haben dann tatsächlich runter durchdekliniert, was diese Partei mehrheitlich möchte, dann stellen wir plötzlich fest, wir können es derzeit technisch gar nicht abbilden, und haben dann eine Übergangszeit und eine Übergangsproblematik, die beliebig lang und bei unseren finanziellen Mitteln auch beliebig hart sein wird. Darf ich kurz? Ich würde in dem Zusammenhang vorschlagen, es ist erstmal wichtig zu wissen, was wir wollen, bevor wir etwas programmieren können. Andersrum geht's nämlich nicht. Wenn das fertig ist, dann kann man sagen, irgendeinen sonstigen Antrag stellen, wir beauftragen den Bundesvorstand nach diesen Maßgaben etwas programmieren zu lassen, innerhalb dieser und dieser Zeit und dafür so und so viel Geld zur Verfügung zu stellen, oder das mit dem Geld muss vielleicht gar nicht drin. Ich denke, wenn einmal so eine Entscheidung gefasst ist, werden sich Programmierer finden, die das auch machen, weil sie dann wirklich dieses Gefühl haben, wenn sie jetzt was programmieren, hat das auch Sinn, das ist nicht für die Katz. Das ist nicht ganz mein Punkt. Also mein Punkt ist, ich bin deiner Meinung, da wird sich jemand finden, notfalls mache ich damit. Mein Punkt ist, man müsste, wenn wir eine SMV beschließen und dann sagen, die kommt in 2 Jahren, wenn das Tool in allen möglichen Sicherheits- und so weiter Dingen abgenommen ist, dann haben wir eigentlich überhaupt nichts gewonnen, weil wir noch 2 Jahre weiterleben müssen und da in der Zeit kann man Gott weiß was beschließen. Und in der Zeit haben wir weiter keine SMV. Ob es nicht Sinn macht, sich sowas wie einen Minimalkonsens zu überlegen, der dann tatsächlich auch schon funktioniert, den man verabschiedet und den man als Übergangslösung, als technische Übergangslösung definiert. Entschuldige, bitte? Ich gehe mal kurz auf Teilnehmerebene und muss sagen, das, was ich da in den beiden angenommenen Anträgen fand, das kam mir erstaunlich bekannt vor und ähnelt in vielen Teilen, zumindest in dem Abstimmungsverfahren, dem System, das ich schon länger in Gebrauch habe und betreue. Also so ganz fern von Realität ist das zumindest in der Hälfte nicht. Außerdem glaube ich, dass es durchaus SMV-Varianten gibt, die gar nicht so viele Tools brauchen. Also wenn ich an die SDMV-Variante denke, dann ist das Tool ein Forum oder Wiki-Arguments oder was auch immer und nachher Urnen, die in irgendeiner Form ja real in irgendeinem Raum aufgestellt werden, im Zweifelfall mit Wanderuhren etc. Das wäre eine Übergangslösung, die man auch ohne 2 Jahre Vorlauf hinkriegt. Die wir schon haben. Tja, auch so. Also zumindest darum wirst du beschlossen. Also ich will da nur darauf hinweisen, weil wenn ohne nicht beschlossen werden, haben wir keine Übergangslösung. Und wenn wir darüber reden hier, dass wir mit einer bestimmten Strategie versuchen, eine SMV, wo ich ja völlig mit einverstanden bin mit der Strategie, so modular runterzubrechen, dass man die einzelnen Module und Diskussionspunkte abstimmen kann, dann wird mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit am Ende was rauskommen, das zusammengeschrieben werden muss und das technisch so noch nicht existiert. Und wenn es halt ohne nicht werden, dann existiert da vielleicht nichts. Und meine Frage ist einfach nur bei der Strategiebesprechung hier, ob dieser Aspekt überhaupt eine Rolle spielt bei euren Bedenken oder Nachdenken. Ich denke, das ist ein real existierendes Problem und dem wird man sich, sobald sich die Form dessen abzeichnet, was da rauskommen könnte, wird man sich stellen müssen. Auf der anderen Seite weise ich darauf hin, dass die Bayern ja ein Liquid Feedback in einer sehr modifizierten und weiterentwickelten Form haben und das war auch nicht das Ding, ne? Also die haben jetzt dadurch auch nicht jahrelang gewartet, sondern das war auch in wenigen Monaten einsatzbereit, soweit ich weiß. Da sollten wir uns auch dann mal jemanden anhören aus Bayern, wie die das gemacht haben, wie die da hingekommen sind. Weil ich glaube, die haben es nicht irgendwie extern entwickeln lassen. Das war aus eigener Kraft. Dazu könnte ich was sagen, kurz. Ja, sag doch. Also, soviel ich weiß, ist das nicht extern oder so entwickelt worden, sondern intern, hat aber auch irgendwie 2-3 Monate gebraucht. Also der Beschluss war da, dass man das einsetzen möchte in Bayern, und dann war das, glaube ich, 3-4 Monate hat das gedauert. Ich glaube, zum Dezember war das schon einsatzbereit. Das Einzige, was, glaube ich, schwieriger war, war dann mit den Gliederungen. Also wo dann der Bezirk gesagt hat, wir wollen auch sowas. Und ich glaube, da sind sie noch dran. Ich kann euch nur sagen, wer da eventuell Ahnung hat. Das wäre doch gut. Wie war denn in Bayern der Abstimmungsprozess für die Features und Vorgehensweisen, zum Beispiel bei Delegationen und Ähnlichem? Also gab es da vorher eine Abstimmung? Wurden verschiedene Dinge diskutiert oder wurde es nicht so modular abgestimmt, wie es jetzt hier gerade diskutiert wird, für die Vorgehensweise auf Bundesebene? Also ich meine, mich zu erinnern können, im September letzten Jahres, dass abgestimmt, wollen wir das haben innerhalb von Bayern? Ja, und dann waren noch 2-3 Module, wie das genau abläuft, ob wir eine Modifizierung von dem Liquid Feedback haben wollen oder ob wir die, ob wir das anders haben wollen als im Bund. Also entweder die Bundlösung oder eine Modifizierung. Und da war halt dann drin, inwiefern das modifiziert wird. Ich suche mal die Anträge vielleicht raus, vielleicht finde ich sie. Genau, ich denke, dazu sollte man einen Abend mal machen und sich mal von Bayern, von den Leuten, die das umgesetzt haben, anhören, wie das genau gelaufen ist. Das sollten wir auf unsere Liste schreiben. Das ist eine zusätzliche Frage. Und zwar, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der mittlerweile etwas unsicher in der Frage ist, was ist mit SMV gemeint? Ist damit ein System gemeint, mit dem man das erreicht, was man eigentlich erreichen will? Oder ist damit mittlerweile ausschließlich die digitale Online-Variante gemeint, weswegen auch die Anträge über die dezentrale Urnenwahl sich auch schon im Namen abgegrenzt haben und SDMV nennen? Oder schließt der Gedanke und die Diskussion über eine SMV auch sowohl digitale und analoge Kombinationen mit ein? Ich würde sagen, dass die SMV erstmal halt regelt... Ordnungsruf. Wir okay, wollen sorry. Jetzt gerade was machen. Ich nehme das als Punkte auf, die wir in den Plan für die weitere Vorgehensweise da einsortieren müssen. Ne? Und schreibe da auf, unsere Definition von SMV, wo sind die Grenzen, was ist sozusagen gesetzt und wie weit sind die Spielräume. Außerdem habe ich aufgenommen, wie machen das eigentlich die Bayern? Genau, wo ist der Plan zu sehen? Da kann ich die Zeile hier oben löschen. Ah, Top 3 erst. Finde ich gut. Eine Sache noch, wir sollten auf jeden Fall aufnehmen, das, was Tom Jung auch schon gesagt hat, dass man bei einem Antrag auf jeden Fall klarstellen muss, dass es Zeit dauert, so eine SMV nachher toolmäßig zu programmieren, und dass, wenn wir schnell etwas haben wollen, es halt ganz wichtig ist, dass die Urne erstmal Teil ist. Auf jeden Fall als Alternative zu nichts. Ja, zum aktuellen Stand sollten wir in Punkt 2 ja kommen. Das ist jetzt schon mit Urnen beschlossener Stand, und das sollten wir gleich mal durchgehen. Ach, wisst ihr, was ich glaube? Der Entropie ist deswegen nicht da, weil wir im Raumnamen noch 2130 stehen hatten und eigentlich bisher eher so nach der Bubernpause erst richtig losgelegt haben. Ne? Ja, wir sind noch haben noch ein paar Aspekte hier im allgemeinen Teil zu besprechen. Wäre natürlich toll, wenn wir für die Erläuterung erstmal Entropie hören könnten, was er sich gedacht hat, bevor andere Meinungen dazu kommen, aber absolut notwendig ist es nicht. Ich twitter ihn nochmal an. Also wir sind ja noch in Teil 1, das ist vielleicht auch ganz gut so, sollten wir in Ruhe fertig machen, in 10 Minuten ist Pause, und ich twitter den Entropie jetzt nochmal an, dass er sich da mal ein bisschen beschleunigt. Schlitznert, Wir hatten eine Vorstellung, ein Abend müsste protokolliert sein, wie die MVler, also wie das in Mecklenburg-Vorpommern gemacht wird. Ja, genau, wir sollten uns die Lösungen, die jetzt schon laufen, ich glaube, in Hessen läuft was, in Rheinland-Pfalz läuft was, in MacPom läuft was, in Bayern läuft was, die sollten wir uns vielleicht alle angucken, ne? Das sollte uns, glaube ich, jede dieser Lösungen sollte uns einen Tag wert sein, ne? Ja, genau, das war eigentlich die Idee. Ich wusste nicht, dass es das schon gibt, aber das sollte dann vielleicht nicht vergessen werden, dass es auf jeden Fall auch noch präsent bleibt. Wer hat denn sonst noch was? Ich glaube, es gibt noch mehr Bundesländer, die schon was haben. War da nicht Rheinland-Pfalz mit der Urnenwahl der Dezentralen? Genau, das ist das Erste. Ich habe Rheinland-Pfalz, Bayern, MacPom und Hessen. Berlin hat auch was nebenbei. Ja, ich meine in einem Bezirk nur, ne? In Pankow haben sie einen Clan namens Liquid eingeführt. Andersrum wäre das natürlich auch eine Frage, wer hat denn noch nicht den nächsten Landesparteitag? Weil das, was wir hier besprechen, ist natürlich im Endeffekt auch was im Ergebnis dann für einzelne Landesverbände benutzt werden könnte. Also sprich, auch da könnte man Anträge einreichen. Was dann vielleicht sogar den Vorteil hätte, dass man dann mit einem der dort gewünschten Varianten der SMV auch schon Erfahrung sammeln kann und vielleicht zum nächsten Bundesparteitag schon was fertig hat. Also etwas fertig haben ist nicht die Schwierigkeit. Da kann man Vorhandenes übernehmen oder anpassen. Die Frage ist, wo man hingehen will von der Richtung. Ja, das hätte dann ja ein Landesparteitag entschlossen. Das, was irgendein Landesparteitag beschlossen hat, hätte man dann fertig. Das wäre zumindest argumentativ eine gute Basis, ja. Naja, wenn Dinge beschlossen werden, die sich gegen Datenschutzrichtlinien verstoßen, dann ist das natürlich auch nicht unbedingt, sage ich mal, ein Indiz dafür, dass es relativ schnell gut funktionieren wird. Also da ist beispielsweise, wo es eben in Pankow umgesetzt wurde, ein Liquid Feedback mit Klarnamensregistrierung und gleich mit einer Klage belegt wird. Das ist ja nicht unbedingt der beste Startschuss, den man haben kann. Ich möchte es neutral sagen, wir sollten zu diesen Berichten dann immer aufführen, wie aus dieser Modulsicht, welche Optionen da jeweils gewählt wurden. Und es kann ja auch nie schaden, ein bisschen aus der Empirie zu fischen und zu sagen, hier, auch wenn dieses Argument im Bund Bedenken in sich hat, in anderen Ländern wurde das ausprobiert und es hat sich so und so und so entwickelt. Also das muss ja nicht gleich in einen Vorschlag münden, sondern nur als Argumentationsfutter dienen. Wir sollten auch unbedingt einen Österreicher einladen, denn die haben das ja auch schon. Das wollte ich gerade auch sagen. So, ich habe jetzt Rheinland-Pfalz, Bayern, MacPom, Hessen, Pankow, Niedersachsen, Österreich. Und zu gegebener Zeit werden wir sicherlich über die Entwicklung in Baden-Württemberg berichten. Die Lösung aus, was geht denn da? Bitte? Echt? Was geht denn da? Nerv nicht. Wir haben noch 5 Minuten bis zum Bubernd. Die sollten wir benutzen, um den Punkt 1 ordentlich abzuschließen. Ich wollte noch ergänzen, tatsächlich laufende Lösung. Ich habe auch eine außerhalb der Piratenpartei laufende bereits vorgestellt. Ah, das müssten wir dann, glaube ich, auch nochmal kurz anreißen. Die Frage ist natürlich, das ist ja allein schon wieder bis zum nächsten Parteitag, wenn wir das immer einen Abend angucken wollten. Aber schauen wir mal, das können wir dann ja vielleicht so machen, dass man mehrere von diesen Lösungen an einem Tag anschaut. Was hältst du davon, oder was haltet ihr davon, die Lösungen unter den Modulaspekten anzuschauen? Dass wir vorher mal zusammenschreiben, welche Aspekte gibt es? Und beim Betrachten der Lösungen versuchen, diese Aspekte jeweils rauszuarbeiten. Also festzustellen, wie wird mit Namen umgegangen, wie wird mit Delegationen umgegangen und so weiter, dass wir eine Liste haben und nachher eine strukturierte Tabelle daraus machen können. Schreibe ich gerade in Zeile 79 rein. Halte ich auch für gut. Lass uns aber das beim Punkt 3 besprechen. Genau. Und da müssten wir auch irgendwann die Module mal zusammenschreiben, also unsere Alternativlisten bauen, bevor wir da die Lösung anschauen. Dabei sollte gleich bedacht werden, welche Module sich bedingen. Es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen, die ohne nicht sinnvoll sind. Also wenn du auf der einen Seite sagst, keine Delegation, dann bringt es nichts, noch über Kettendelegationen zu sprechen. In dem Punkt gebe ich dir recht, aber da sollte man nicht zu früh abschneiden, weil, wie gesagt, manchmal so vorgefasste Meinungen drin sind. Und man kann überrascht werden davon, was andere dann doch hinkriegen, von dem man dachte, es geht nicht. So, nochmal kurz bitte den Punkt 1 jetzt erstmal ordentlich abzuschließen. Gibt es noch Fragen dazu, zu unserem Selbstverständnis, und gibt es Wünsche, dieses Selbstverständnis möglicherweise noch zu verändern, oder sonst noch was Rückblickendes, was man angucken könnte oder was man noch sagen sollte in den verbleibenden 5 Minuten? Man sollte vielleicht sagen, dass es ganz viele Leute in diesem Raum gibt, die sich noch nicht das Pad eingetragen haben. Ah, genau. Das Pad wird hier beim Links gepostet, dieses 2013-513 PGSMV, und da gibt's ab Zeile 25 ganz viel Platz für die restlichen 30 Leute, die hier sind. Wir freuen uns natürlich immer ganz, ganz arg und haben in den Protokollen tatsächlich inzwischen, also seit einiger Zeit eigentlich auch mit deutlich wachsenden Besucherzahlen hier die Freude, und wir hoffen immer, dass die Leute wiederkommen, und ich glaube, in der Zwischenzeit hat sich auch sowas eingebürgert, ne? Hier sind Leute, die ich schon gesehen habe. Genau, die Krimiratin zum Beispiel, die sich auch noch nicht im Pad eingetragen hat. So, wir freuen uns natürlich auch über Leute, die einfach nur zuhören. Das ist ja toll, dass sich jetzt ganz viele Leute da einschreiben. Ich würde vorschlagen, Tobi, für die Zeit der Bubernpause machen wir keine weitere Aufzeichnung, die dann hier eine halbe Stunde Leerraum enthält, sondern wir machen die Aufzeichnung in 2 Teilen, und wenn du den ersten Teil schon hochladen würdest, während wir beim Bubern sind, dann könnten wir den schon im Protokoll verlinken, sobald er da ist. Ich habe den Tab schon offen, keine Sorge. Hervorragend. Da kommt eine Frage im Chat. Wir hatten ursprünglich ein Ziel, und das war, für Neumarkt einen Vorschlag vorzulegen. Da es im Moment gut 6 Monate dauert, eine Mailingliste zu kriegen, und wir da nur 5 Monate absehbar hatten, haben wir es gar nicht erst versucht, sondern wir waren frech genug, die Mailingliste der AG Liquid Democracy zu entern, und ich werde die noch im Pad verlinken, so dass da jeder sich eintragen kann, und wir machen das einfach fertig. Die AG Liquid Democracy kann sich an der Stelle einfach nicht wehren, weil sie im Moment nicht existiert. Und sobald die wieder existiert, dann freuen wir uns doch. Dann ändern wir die doch sofort. Ansonsten denke ich, dass im Zuge des BPTs jetzt auch genug Drive hinter der ganzen Geschichte ist, dass die Leute gemerkt haben, dass man so einer PG-SMV vielleicht auch eine Mailingliste spendieren sollte. Wollen wir mal hoffen. So, als erstes nochmal kurz hier die Links. Nachdem Hattie den gebracht hat, habe ich euch den Link für das X031 vom BPT reingetan. Hat jemand noch was für den ersten Punkt? Tut es bitte alles ins Protokoll. Ich schreibe jetzt in Zeile 68 die Links zur Mailingliste. Das ist die E-Mail-Adresse, ist das in Zeile 68. In Zeile 69 ist der Link, wie man das abonniert. So, dann würde ich vorschlagen, wir machen eine Pause bis Pi mal Daumen 21.30 Uhr. Ich bin ganz, ganz sicher, dass sich dieser Mechanismus, es wird langweilig beim U-Bern, wir treffen uns wieder hier, dass da wieder, so wie immer, eine sehr einhellige Meinung besteht. So, herzlich willkommen zum 2. Teil der Sitzung der Projektgruppe SMV vom 13.05.2013. Es ist 21.52 Uhr. Wir haben gerade im Dicken Engel den Bundesbernd dazu interviewt, was er denn davon hält, dass wir jetzt online können und so weiter und so fort. Und wir sind jetzt hier und Entropie ist da. 2. Tagesordnungspunkt lautet: Was haben wir denn da eigentlich beschlossen? Ich glaube, Thomas, your stage. Na gut, also wir haben eigentlich eine moderne Form der Urabstimmung beschlossen. Etwas viel Besseres, als die, was die anderen Parteien anbieten. Eine Urabstimmung heißt nicht automatisch irgendwie Brief- oder Urnenwahl, sondern das steht uns frei, wie wir das machen. Und wir haben hier alle Freiheiten genutzt, weil in der Satzung steht drinnen, welche Anforderungen oder welche wie das Verfahren aussehen muss, also welche demokratischen Grundsätze eingehalten werden müssen. Und in der zugehörigen Geschäftsordnung, also in dieser sogenannten Entscheidsordnung, sind dann Details festgelegt. Und das ist wichtig, also in der diese Aufteilung ist bewusst so gemacht, weil die Satzung ist eben mit 2/3 Mehrheit geschützt und dort stehen alle wichtigen Mitgliederrechte drin, also eben der Minderheitenschutz, das Recht auf geheime Abstimmung, dass die Pflicht besteht, dass bei Personenwahlen auch geheim abgestimmt werden muss, dass geheim nur online, nur offline geschehen darf, also nicht online, es darf keinen Wahlcomputer geben. Und es ist so, es gibt also zwei Verfahrens- oder Abstimmungsmodi. Einer ist pseudonym und so, dass man seine eigene Stimme überprüfen und nachweisen kann. Und der andere Modus ist die geheime Abstimmung, bei der die gleichen Regeln wie auch bei einem Volksentscheid oder so gelten. Das heißt, oder bei öffentlichen Wahlen. Das heißt, es muss für jeden ohne besondere Sachkenntnisse nachvollziehbar sein. Und das sind also diese zwei Modi. Dann ist auf jeden Fall auch drin, dass vor einer Abstimmung muss eine Debatte stattfinden. Also es muss gefördert werden und jeder Antrag muss entsprechend vorgestellt werden können, also mit der gleichen Vorstellungszeit und gleichen Möglichkeiten. Das Gleiche würde auch bei Personenwahlen gelten, dass die entsprechend gleich sich vorstellen können, also auch sei es durch Videos oder dass sie durch die Republik reisen und dann auch nochmal sich regional vorstellen können. Und dann haben wir, um Anträge einzureichen, haben wir das gleiche System auch wie bei, sagen wir, Bürgerentscheiden. Also man muss zumindest 5 Leute finden, die einen Antrag einbringen, damit er überhaupt erstmal registriert wird. Dann kann man Unterstützer sammeln, die man muss also ein gewisses Quorum erreichen in einer Zeit, die maximal 3 Monate beträgt. Das heißt, wenn man innerhalb von 3 Monaten nicht genügend findet, dann verfallen einfach die Unterstützer, die sich vor 3 Monaten gemeldet haben. Also es ist immer so ein Zeitfenster nach hinten. Und das sind ungefähr 10% der Teilnehmer, ist das Quorum aktuell. Dann kann man Konkurrenzanträge einbringen. Das heißt, man kann nicht nur ja und nein abstimmen, sondern zwischen verschiedenen Anträgen. Und es gibt auch eine gewisse Sperrfrist. Also wenn zum Beispiel ein Antrag abgelehnt wurde, dann kann man den nicht gleich wieder beim nächsten Mal neu einbringen, sondern dann ist er einfach für eine gewisse Zeit lang abgelehnt. Also es soll halt dieses Abstimmen, bis das Ergebnis passt, verhindern. Die Ausnahme ist natürlich, wenn sich die Umstände so maßgeblich geändert haben, dass es wirklich sinnvoll ist, dann ist es natürlich zulässig. Und es ist noch berücksichtigt, dass in der Partei sehr viele Inaktive sind oder Karteileichen. Und dass man nicht automatisch alle anschreibt und alle so automatisch mit teilnehmen, sondern die Leute müssen sich aktiv anmelden. Sie müssen sich persönlich identifizieren. Also in diesem Fall heißt es müssen mindestens 4 Augen gesehen haben, dass diese Person tatsächlich existiert. Sie müssen Personalausweise überprüft haben. Und nur so kann eine Person überhaupt sich melden. Und zweitens muss die Person stimmberechtigt sein. Das heißt, sie muss alle Mitgliedsbeiträge bezahlt haben. Erst dann kann die Person Anträge anreichen und auch an Abstimmungen teilnehmen. Momentan haben wir ja noch überhaupt keinen solchen Prozess, der läuft. Und das heißt, momentan ist noch niemand teilnahmeberechtigt. Niemand kann Anträge einbringen. Also man kann zwar irgendwie was in den Vorstand schicken, aber das ist halt ungültig. Und es würde dann auch dann nur dann funktionieren, wenn alle das gleiche Recht haben, sich anzumelden und man es überprüfen könnte. Also bis wir so einen Prozess haben, ist es erstmal stillgelegt. Jetzt ist die Frage, wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Grundsätzlich ist es so, dass alles, was in der Satzung ist, muss ja eigentlich der Bundesvorstand machen, weil er ist ja geschäftsführend, er ist der Vertreter. Und das ist in der Geschäftsordnung auch festgelegt. Also solange es keine anderen Verantwortlichen gibt, die gewählt wurden, ist eben der Bundesvorstand damit beauftragt. Aber er kann natürlich Helfer engagieren und mit denen das Ganze durchziehen. Das ist natürlich so auch gedacht. Also die Verantwortlichen sind letztendlich nur die wesentlichen Entscheidungen treffen. Und wir haben jetzt, also von der Implementation her, sind im Wesentlichen 2 Verfahren vorgesehen. Einmal die elektronische Abstimmung, also die Online-Abstimmung und die geheime Abstimmung per Urne. Die Online-Abstimmung ist da gedacht, wenn es keinen großen Widerspruch gibt, also wenn nicht mindestens 5% der Mitglieder beantragt haben, dass sie geheim abstimmen wollen. Und falls es Personenwahlen gibt oder falls also wirklich geheim abgestimmt werden soll, dann gibt es die Urnenabstimmung. Und die dritte Möglichkeit ist natürlich, all diese Sachen am Bundesparteitag abzustimmen. Das wäre aber kein Vorteil zum Bundesparteitag, also das wäre eigentlich der Notfall. Bei der Online-Abstimmung ist es so, dass Computer- oder Online-Abstimmungen sind immer unsicherer, sind manipulationsgefährdeter als Offline-Abstimmungen. Das ist einfach ganz klar. Das heißt, hier sollte man auch nur Dinge abstimmen, wo man keine große Gefahr sieht, dass es irgendjemand manipulieren wollte. Und das würde also vorerst mal dazu führen, dass da eher nur Konsensanträge abgenickt werden. Also aus meiner Sicht nach. Die kritischen Sachen sollten per Urne abgestimmt werden. Also wenn es zum Beispiel zwei konkurrierende Anträge gibt, wo man sich nicht so ganz klar ist, welcher von denen gewinnen könnte und dann befürchtet, dass irgendwie eine Gruppe was manipuliert, dann sollte man auf jeden Fall auf Urnenwahl oder Urnenabstimmung ausweichen. Diese Abstimmungsverfahren sind natürlich beide optional. Also es gibt immer die Rückfallmöglichkeit auf den Bundesparteitag, wenn man sagt, wir können uns jetzt die Urne nicht leisten und online ist zu unsicher. Gut, dann müssen wir es halt im Bundesparteitag machen. Und das bietet uns den Vorteil, uns langsam an diese Möglichkeiten heranzutasten. Also online auszuprobieren und auch diese Verfahren zu optimieren, dass die immer sicherer und vertrauenswürdiger werden. Und auch Urnenwahlen auszuprobieren, weil das eben natürlich auch ein großer organisatorischer Aufwand ist. Das heißt, wenn es wirklich was Dringendes gibt, was sehr sinnvoll ist. Ich habe jetzt hier zum Beispiel an die Europawahl gedacht. Dann könnte man das auch mit der Urnenwahl einmal ausprobieren. Denn zum Beispiel bei der Europawahl ist es so, wir müssten eine riesige Aufstellungsversammlung einrufen, in der all die Kandidaten sich vorstellen müssen. Und wenn wir jetzt mal von, sagen wir, ja, 300 Kandidaten oder vielleicht noch mehr ausgehen, dann schaffen wir das eigentlich gar nicht an einem Wochenende. Und es besteht auch noch die Gefahr, dass dann diese Versammlung irgendwie angefochten wird. Das heißt, wir müssen einen Bundesparteitag wiederholen. Und wenn man sich allein mal die Kosten dafür zusammenrechnet und auch den Aufwand, also die Vorbereitung, dann ist es wohl einfacher, wenn man dezentrale Urnenwahlen da macht, anstatt einen riesen Bundesparteitag. Also das wäre eine Möglichkeit, wo man wirklich sagen könnte, würde sich das lohnen, so eine Europawahl oder Europa-Listenaufstellung zumindest schon mal eine Vorwahl durchzuführen. Das wären jetzt diese Abstimmungsverfahren. Beim Online-Verfahren kann ich natürlich noch näher auf die Details eingehen. Da haben wir uns eine einfachere Version erstmal überlegt, wie man das durchführen kann. Ich höre jetzt gerade hier mein Echo. Passival. So, Entschuldigung, ich habe den Piratus auch stumm gestellt, das mache ich gleich wieder rückgängig. Michael, du echost, geh bitte auf Push-to-Talk oder stell dein Mikro anders ein, danke. Dann entstumme ich dich sofort wieder. So, und den Piratus, den habe ich hier nur versehentlich, weil da die Zeile verrutscht ist. Entschuldige bitte, Piratus. Kein Problem. Okay, ich setze mal fort. Jetzt habe ich gesehen, auf Twitter gibt es da schon wieder einen riesen Shitstorm oder Gelästere, was da so alles Komisches drinsteht und wie schlimm das wäre und es wäre total kaputt und es würde gar nicht funktionieren. Also das sehe ich ganz anders und ich denke auch viele Leute haben es nicht verstanden oder wollen es nicht verstehen. Es mag auch daran liegen, dass es eben ein sehr kondensierter Text ist. Diese Anträge haben über ein Jahr Geschichte und basieren auf unzähligen Büchern zu dem Thema. Also da ist sehr viel sind sehr viele Überlegungen reingeflossen. Es ist also nichts, was ich in einer Nacht geschrieben habe. Das Ganze ist auch juristisch gesehen ein schwieriges Thema, weil wir durch das Parteiengesetz sehr eingeschränkt sind. Das heißt, es gibt erstmal die Unterscheidung zwischen einem Basisentscheid und einer Basisbefragung. Ein Basisentscheid ist ein verbindlicher Beschluss. Und eine Basisbefragung ist eben eine Empfehlung an den Bundesparteitag oder auch an andere, wie zum Beispiel Mandatsträger. Das Parteiengesetz beschränkt uns darauf, dass nur der Bundesparteitag als Realversammlung Vorstände wählen kann, das Programm beschließen kann und Satzungsänderungen durchführen kann und noch ein paar andere Kompetenzen. Ein solcher Basisentscheid kann eben diese Dinge nicht machen. Also wir können keinen Buchführer wählen, wir können nicht Programm ändern oder auch nicht die Satzung. Das ist aber auch gar nicht so schlimm. Wir können nämlich politische Positionen, also andere mögen das vielleicht Positionspapiere nennen, beschließen. Und die haben, wenn viel mehr Leute als der Bundesparteitag daran teilnehmen und der ganze Prozess auch demokratischer ist und auch besser informiert ist, vielleicht nicht rechtlich den Status eines Programms, aber sie sind politisch gesehen wesentlich besser legitimiert. Wenn zum Beispiel jetzt 10.000 Personen abstimmen und es gab eine ausführliche Debatte davor, in der sich Personen oder Mitglieder wochenlang informieren konnten und alles ausgetauscht hat, dann, und wirklich jeder teilnehmen konnte, der wollte, dann dürfte das ein wesentlich repräsentativeres Ergebnis sein als ein Bundesparteitagsbeschluss, bei dem in einer Viertelstunde ein paar Pro- und Kontra-Meldungen mit vielleicht 1 Minute Redezeit vorgetragen wurden. Und ich habe gerade eine Wortmeldungsliste. Ich wollte Entropie erstmal zu Ende reden lassen, bevor wir die abarbeiten. Wo ist die? Ich habe sie erstens lokal, zweitens habe ich sie eben mal hier reingepostet. Einfach WM sagen, dann nehme ich dich auf. Ich kann es auch gar ins Pad schreiben. Peter. So, ich bitte den Fu jetzt die Wortmeldungsliste im Pad mal einzurichten und würde vorschlagen, dass wir den Entropie jetzt bitte seinen Vortrag fertig halten lassen und dann geht's weiter. Sorry, ich wurde gerade unterbrochen. Wo war ich gerade? Genau, mit der Unterscheidung zwischen Basisentscheid und Basisbefragung. Das heißt also, das Ziel dieses Ganzen ist ja, einen demokratischeren Prozess als den Bundesparteitag zu finden. Und nicht nur in Form von mehr Teilnehmern, sondern auch in einer besseren Willensbildung insgesamt. Das heißt, es ist mehr Informationsmöglichkeiten gibt, eine bessere Debatte, mehr Zeit, mehr Vorbereitungszeit und möglicherweise auch bessere Wahlverfahren, in der die Teilnehmer das ihren Willen besser ausdrücken können. Und all diese Punkte haben wir jetzt versucht, in der Entscheidungsordnung auch festzulegen und wollen auch dann jetzt die entsprechenden Tools dazu entwickeln. Also es gibt schon Vorarbeiten, es gibt ja zum Beispiel dieses Wiki-Arguments, es gibt Findeco, und auch Discussion-Tool und so. Genau das wäre also gut, wenn man das einbauen könnte und dann nicht nur die Abstimmung damit regelt, sondern auch den ganzen Informationsprozess bis dahin. Okay, können wir die Wortmeldung angehen? Oder brauchst du gerade eine Atempause? Ja, gerne. Frag mal. Es ist, ich bin leider gesundheitlich etwas mitgenommen vom Bundesparteitag und fragt einfach mal. Okay, Schlipsner 2, du warst der Erste auf der Liste. Ja, danke. Ich hatte da direkt zwei kurze Sachen. Du hattest Entropie, du hattest gesagt, es ist jetzt noch gar kein Prozess festgelegt. Aber in den Anträgen ist auch nicht geschrieben, dass es noch einen weiteren Prozess gibt. Also weder in dem Satzungsänderungsantrag noch in dieser Entscheidungsordnung. Und jetzt soll doch ein Prozess also definiert werden durch dich vermutlich, wenn ich damit nicht einverstanden bin oder dieser unbekannte Prozess vielleicht noch irgendwie Lücken hat oder unsicher ist, was ist dann? Würdest du da jetzt drauf antworten darf ich dann die zweite nicht mehr? Ich antworte erstmal darauf. Mein Ziel ist jetzt zunächst erstmal viele Mitstreiter zu finden, die mithelfen wollen, das Ganze auszuarbeiten, denn hier geht es nicht um irgendwelche Software-Tools, sondern es geht um das Konkrete, wie man es denn durchführt. Es ist ja auch so, wenn man einen Bundesparteitag einberuft, ist es nicht damit getan, sondern man muss sehr viel organisatorischen Aufwand betreiben. Man braucht die ganze Technik, man muss sich um Catering kümmern und so weiter. Und da haben gewisse Leute Erfahrung gesammelt und das ist also ein Team, was dahinter steckt, was man eben entsprechend auch für einen Basisentscheid bräuchte. Das heißt, wir würden ein Konzept gemeinsam entwickeln und würden das dann auch dem Bundesvorstand und auch letztendlich dem Bundesparteitag dann präsentieren. Und ich nehme mal an, dass der Bundesvorstand entsprechende Beauftragte ernennen würde, die dann das Ganze auch komplett umsetzen, sodass der Bundesvorstand eigentlich nicht wirklich Arbeit damit hat, sondern nur offiziell der Beauftragte ist. Aber das ist jetzt ein bisschen im Widerspruch mit deinem Antrag, denn demnach ist der Bundesvorstand jetzt schon der Beauftragte und das heißt, das kann jetzt eigentlich losgehen. Also das ist zumindest das, was ich daraus lese. Also daraus ergibt sich kein Rechtsanspruch oder so. Es heißt nur, es steht auch explizit drin, die Verantwortlichen sind dazu, haben folgende Aufgaben, dass sie eben zum Beispiel festlegen, welche Stichtage, an welchen Stichtagen Abstimmungen durchgeführt werden, also ob überhaupt Abstimmungen durchgeführt werden, welche Anträge konkurrierend sind im Zweifelsfall und mit welchem Verfahren das gemacht wird. Also sie könnten zum Beispiel entscheiden, dass generell alle Anträge geheim abgestimmt werden, weil zum Beispiel Personenwahlen anstehen, dann könnte man es auf einmal bündeln. Also es heißt nur, grundsätzlich ist ohnehin der Bundesvorstand bei all diesen Aufgaben, also auch bei anderen Dingen verantwortlich, also auch bei, sagen wir mal, Finanzen und hat trotzdem Beauftragte ernannt. Und man kann, also man hat nicht einen Rechtsanspruch, dass man sich jetzt plötzlich als Teilnahmeberechtigter melden kann, wenn das nicht gleichzeitig alle Mitglieder können. Also die Idee ist, dass das ganze System erst zum Laufen kommt, wenn alles einigermaßen steht und dann auch wirklich alle Mitglieder die gleichen Rechte haben. Also es könnte jetzt zum Beispiel nicht ein Bundesvorstandsmitglied sagen, so, ich bin jetzt der einzige Teilnahmeberechtigte und ich bestimme jetzt hier alles für die Partei. Das wäre einfach, das könnte man einklagen, das wäre halt ungerecht, ja. Okay, Entropie, ich weiß, dass es ein detailreiches Thema ist. Wenn du die Antwort ein bisschen kürzer fassen kannst, bei allen gewünschten Details können auch mehr Leute ihre Wortmeldungen machen. Der nächste auf der Wortmeldungsliste ist Monopol oder Monopol. Das ist schon eine Zeit lang her. Ja, aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum nicht noch ein sonstiger Antrag unterwegs war, dass wir jetzt wirklich eine konkrete Aufforderung aussprechen, da irgendetwas zu tun. Das haben wir jetzt nicht. Der Parteitag hat keine derartige Entschließung gefasst. Wir hoffen auf den Bundesvorstand. Im Zweifelsfall würdest du dich, Entropie, als Beauftragter zur Umsetzung anbieten? Am Mittwoch ist Sitzung und wir haben gerade eben gehört, dass der Vorstand sich am Mittwoch in seiner Sitzung mit dieser Frage befassen wird. Meine Idee ist eigentlich, ein Team aus Leuten aus allen Bundesländern zusammenzustellen, die versuchen, das eben bundesweit umzusetzen. Denn das ist nicht nur eine Sache, die eine Person machen kann, sondern es braucht viele. Und zum Beispiel auch Rheinland-Pfalz hat Erfahrung mit diesen Urnenabstimmungen. Es wäre gut, wenn man all diese kompetenten Leute dort aufnimmt in ein Team und dieses Team beauftragt. Das wäre so mein erstes Ziel. Okay, meinen eigenen Wortmeldungsbeitrag stelle ich zurück und der nächste ist Peter. Na gut, dann bin ich jetzt auch mal ein bisschen überrascht. Aber ich stelle mir mal auch die ganze Zeit eine Frage, wieso soll eine Urnenwahl sicherer als eine Online-Wahl sein? Weil alles beide kannst du manipulieren und ausspionieren. Und das kann ich auch gar nicht so akzeptieren. Und ich weiß auch gar nicht, woher die neurotische Furcht kommt. Weil alle, die jetzt so an eine Mandel-Konferenz teilnehmen, die könnten rein theoretisch, könnte auch jetzt der BND ein Sprachmuster von den einzelnen Leuten aufnehmen. Und da haben ja die meisten auch kein Problem, wenn es dann darum geht, um irgendeinen Kram bei der Piratenpartei abzustimmen, dann haben sie auf einmal alle Angst. Das kann ich auch so auch nicht so richtig nachvollziehen. Peter, wir sind aus dem BPT raus. Momentan geht es darum, Entropie konkrete Fragen zu stellen. Hast du eine? Nee, dann habe ich allerdings keine. Ich habe nur seinen Vortrag angehört, habe mich gefragt, wo ist denn das Problem an für sich? Okay, machen wir erstmal weiter. Es geht darum, Entropie Fragen zu den Anträgen zu stellen, die er gestellt hat und die durchgekommen sind. Verständnisfragen vorwiegend. Der nächste in Liste ist Kai. Ja, hallo. Zwei Sachen eigentlich. Eine Sache, du hattest in dem Satzungsänderungsantrag 3 ja eindeutig auch geschrieben, wie du dir die Delegation vorstellst. Ich finde das übrigens total super. Das ist eine Geschichte, die eigentlich mal das Ganze von hinten aufrollt und viele Sachen löst. Jetzt haben wir im Moment konkret ja schon wenn ich den Enomane richtig verstanden habe, einen Antrag, der an die Bufo gestellt wurde. Was denkst du denn, wie schnell wir im besten Fall, ja, ich sag mal, working oder operable sein werden, um damit wirklich Sachen wenigstens als Meinungsbild ab, als Positionspapier abzustimmen? Also das ist einen Tag nach Beschluss äußerst schwer einzuschätzen. Ich habe schon viele Angebote von Leuten bekommen, die bereit wären. Die einen wollen Software entwickeln, die anderen wollen hier und da helfen. Das hängt wirklich ganz davon ab, wie viele Leute mithelfen, wie viele bereit sind und auch wie viele Leute das sabotieren wollen. Also es ist leider auch so, dass ich jetzt schon mitbekommen habe, einige Leute, denen gefällt es nicht, dass sie nicht ihre SMV durchgebracht haben und die wollen jetzt unbedingt irgendwie Liquid Feedback oder sonst was einsetzen. Es wäre schade, wenn die dieses ganze Projekt versuchen zu sabotieren und zu hacken. Also wenn wir das konstruktiv angehen und auch die Leute, die bisher vielleicht ein SMV wollten, einsehen, dass eigentlich die meisten ihrer Ziele damit erreicht werden können, dann könnten wir das viel schneller erreichen. Okay, nächste Wortmeldung ist Pip. Super, vielen Dank. Warte mal ganz kurz, jetzt muss ich mir mein Fragepad aufmachen, das ich hier heimlich mitgeschrieben habe. Hört ihr mich noch? Ja. Ah, super, danke. Okay, also jetzt habe ich hier erstmal einen Kommentar von meiner Seite aus. Ich freue mich riesig, dass das durchgekommen ist, ganz toll. Wünsche mir jetzt aber wirklich kaum etwas sehnlicher, als dass es wirklich schnell losgeht. Und zwar ganz, ganz zügig, flott, dann dieses besagte Team zusammengestellt wird, in dem ich auch sehr gerne, an welcher Position auch immer, da mithelfen würde. Muss auch nicht wichtig sein. Ich kann irgendwie Zettel verteilen. However, ich glaube, es muss schnell gehen, denn ich habe hier auch schon wirklich mitbekommen, dass ganz vehement agitiert wird gegen diese Geschichte. Unter anderem, dass jetzt schon wieder mobil gemacht wird für den nächsten Bundesparteitag, der im Norden ist. Und da wird dann die härteste aller Hardcore-SMVs von Lauer und Enno Park beschlossen. Whatever, alles Gossip. Es bringt mich aber zu der Frage, wie man sich verhalten möchte, wenn hier jetzt zu dieser Geschichte was auf dem BPT beschlossen werden muss. Du hattest vorhin erwähnt, dass auf dem BPT irgendwas beschlossen werden soll. Jetzt finde ich es nicht mehr. Das war eine Frage. Erinnerst du dich noch daran, was du gesagt hast? Du wolltest es auf dem Bundesparteitag dann vorstellen und absegnen lassen. Irgendwie so, diesen Prozess. Ne? Das finde ich kritisch. Dann, das war die erste Frage. Zweitens würde mich interessieren, welche Tools da vorhin genannt wurden vom Entropy, ob man die nochmal ins Pad schreiben könnte, damit man sich damit auch schon mal befassen kann. Da war einfach nochmal eine Frage bezüglich des Quorums. Das liegt jetzt bei 10% beziehungsweise 5%. Weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen hoch ist, aber sei dahingestellt. Nörgeln wollte ich nicht, nur nochmal nachfragen. Und wie gesagt, das Wesentlichste wäre für mich das Zeitfenster. Wirklich, ob es so schnell wie möglich vielleicht einen Blog gibt, wo man sich eintragen kann, wo angefangen wird, Menschen konstruktiv zusammenzubringen, das zu organisieren, um wirklich durch ein positives, aber halt zügiges Loslegen vorzulegen. Weißt du? Und nicht darauf zu warten, dass sich jetzt bestimmte Interessengruppen einfach wieder versammeln und dagegen schießen. Und das wäre eine Befürchtung von meiner Seite, der ich gerne entgegenwirken würde. Pip und folgende Diskussion machen wir später. Hauptsächlich geht es gerade darum, konkrete Fragen zum Verständnis der durchgekommenen Anträge in Entropy zu stellen. Kannst du deine exakte Frage nochmal bitte formulieren, Pip? Okay, Entschuldigung. Okay, also Frage 1, welche Tools? Da wurden vorhin drei Tools genannt. Wiki-Arguments kenne ich jetzt, die anderen beiden habe ich nicht verstanden. Bitte nochmal die Tools nennen, damit ich da schon mal gucken kann und man das auch anderen mitteilen kann, worauf sie sich einstellen sollen. Und B, vielleicht mal so ganz grob Zeitfenster. Wann geht's los? Wann kann man sich wo eintragen? Wie wird's koordiniert? Also die Tools nochmal Findeco, das wird jetzt auch in Rheinland-Pfalz eingesetzt. Discuss ist, glaube ich, auch ein ähnliches System, die auch zusammenarbeiten. Und das sind also Diskussionstools. Zur Frage, wann es losgeht, wie gesagt, am ersten Tag nach dem Schluss kann ich es noch nicht planen. Ich werde jetzt bald eine Wiki-Seite aufsetzen, da können sich die Leute eintragen. Wir werden eine Mailingliste aufmachen, wir werden uns zusammenschließen und gucken, wie wir das koordinieren und dann können wir abschätzen, wie lange es dauert. Okay, nächster in der Wortmeldungsliste ist Arne. Ja, Entropy. Gibt es von deiner Seite her eine Liste, wo die technischen Konzepte für die Umsetzung dieses Antrags bestehen und welche bestehenden Tools inwieweit diese Konzepte schon umsetzen? Ja, also ich habe hier einige Notizen und auch sehr viele Gedanken dazu, die ich noch niederschreiben will. Das Ziel ist, möglichst viel Existierendes zu nutzen und nicht alles neu zu machen. Und diese Geschäftsordnung ist auch extra so geschrieben, also dieser ganze Prozess ist so geschrieben, dass es möglichst einfach ist, also dass man das mit einem ganz simplen Tool diese Abstimmung durchführen kann, wenn man sie online macht. Für alles Weitere davor habe ich auch jetzt gerade mit Magnus gesprochen, könnte man sich zum Beispiel dieses Pirate-Feedback auch anpassen. Das könnte man auch weiterhin zur Antragsvorbereitung und zu Diskussionen nutzen von Anfang. Aber die Abstimmung sollte ein eigenes, ganz simples Tool sein, weil bei der Abstimmung geht es sehr, sehr um Sicherheit. Und je einfacher so eine Software ist, umso leichter kann man sie überprüfen und auf Sicherheitslücken testen. Dafür ist zum Beispiel Liquid Feedback oder Pirate Feedback viel zu komplex. Da gab es auch noch keinen Security Audit. Stattdessen würden wir ein ganz, ganz simples Programm verwenden, was auch möglichst für viele Personen leicht benutzbar ist, also wo man wirklich kein Technikexperte sein muss. Das ist das Ziel. Könnte man dann vielleicht eine Seite aufmachen, indem man, ich sag's mal einen Aufruf macht, technische Konzepte und dann, ich sag's mal, einfach jeder, der so eine Idee hat, die einen Vorschlag macht für ein technisches Konzept, dass man dann darüber redet und vielleicht voneinander profitiert. Ja, das wird dann alles auf dieser Wiki-Seite geschehen. Danke. Okay, wir haben als Nächsten nochmal den Schlipsner 2 und danach Navi. Ja, noch eine ganz konkrete Frage. Wenn ich das richtig gelesen habe, können zwei Piraten sozusagen einen dritten akkreditieren. Wie können die dann dabei feststellen, ob der dann auch gezahlt hat und also auch ein zahlendes Mitglied ist, damit die Akkreditierung oder Teilnahme zugelassen ist? Muss man sich da Kontoauszüge zeigen lassen gegenseitig oder wie soll das funktionieren? Also die genauen Idee für den Akkreditierungsplan muss man noch ausarbeiten. Nur die Idee ist, es sollen zwei gewählte, also Vorstandsmitglieder sein, die das machen, die auch sowieso auf die Mitgliederdaten Zugriff haben und idealerweise eben in der eigenen Gliederung, also wahrscheinlich im KV, könnte das geschehen. Die haben sowieso den Zugriff auf die Mitgliederdatenbank oder indirekt Zugriff auf die und könnte man einfach sagen, wir haben ja dieses Mitglied verifiziert, dass es existiert und ansonsten haben wir ja auch bereits für die Bundesparteitage oder für Parteitage Informationen, ob die Mitglieder gezahlt haben. Also das wäre eine reine Verwaltungsangelegenheit. Und dann müssen wir mit den Verwaltungspiraten sprechen, wie wir das implementieren. Ganz kurz zwischengedreht, für NRW ist es so, dass wir das über unser Verwaltungsportal machen können. Darüber wird auch die normale Akkreditierung zur Kreismitgliederversammlung oder Ähnlichem geregelt. Das funktioniert da also schon. Kai, kannst du bitte mal schauen, was mit deinem Mikro ist? Das hört sich an, als würdest du draußen im Sturm sitzen. Das ist relativ klein. Also ich wiederhole es vielleicht nochmal, vielleicht geht's ja jetzt besser. So klingt es besser, dankeschön. In NRW haben wir das mit der Akkreditierung oder die Akkreditierung schon übers Verwaltungsportal gelöst. Da kann jeder Verwaltungspirat für seine Gliederung eine Akkreditierung starten und dabei wird automatisch auch die Stimmberechtigung, also ob jemand bezahlt hat oder nicht, geprüft. Ja, also hier wäre auch die Frage, wie man das länderübergreifend macht, weil es ja anscheinend verschiedene Prozesse gibt. Und allein deswegen wäre es sinnvoll, ein Team aus Leuten zusammenzustellen, die jeweils in einem anderen Land sind, sodass wir das immer gut koordinieren können. Okay, nächste Frage kommt von Navi. Hallo, guten Abend. Ich bedanke mich erstmal im Vorfeld darüber, dass mit Agitation hier argumentiert worden ist, was die vermeintlichen Gegner tun. Ich habe tatsächlich eine Frage. Du sagtest vorhin, die Komplexität eines Tools hat nichts mit der Komplexität der Bedienung zu tun, wortgemäß. Bist du dir sicher, dass es dem so ist? Habt ihr einen Anforderungskatalog für die Software? Habt ihr schon mal mit dem Datenschutzbeauftragten im Vorfeld vielleicht geredet? Euch im Vorfeld Gedanken gemacht? Gibt es Kontakt zum BSI, was ja auch von anderen Tools gefordert worden ist? Und ist die Möglichkeit, Liquid Feedback einzubinden, beziehungsweise eine einfache Oberfläche für Liquid Feedback einzubinden? Cool, das sind jetzt viele Fragen. Also natürlich gibt es Ideen und Konzepte für eine Software. Ich habe, glaube ich, nichts mit Sicherheit und Bedienbarkeit verknüpft. Ich sagte nur, es soll möglichst einfach sein, sowohl also von der Funktion als auch von der Bedienung. Und je einfacher das Werkzeug ist, umso leichter kann man auch die Sicherheit überprüfen. Das stimmt so nicht. Ja, also gut, jetzt kann man in theoretische Diskussion kommen. Zur Frage von Liquid Feedback. Das habe ich ja auch gerade vorgeschlagen in der Begründung, dass Leute, die Delegationssysteme verwenden wollen, können das ohne weiteres vorschalten und können dort auch ihre Anträge entwickeln und können sich dadurch zum Beispiel solche Abstimmungsempfehlungen einholen und das dann bei der Abstimmung von ihrem Delegierten einfach in ihre Abstimmung übernehmen. Also so wie auf dem Bundesparteitag, wo man zum Nachbarn schaut und schaut, wie der abstimmt, dann kann man genauso die Stimmkarte hochheben, wenn man ihnen so vertraut. Also das ist, es ist kein Ausschluss und ich denke, auch für Leute, die gerne sowas wie Liquid Feedback oder Parity Feedback verwenden, ist es ein guter Kompromiss, weil es für sie einfach nur noch ein letzter Schritt am Ende ist, wo sie dann ihre Stimme rüber kopieren und trotzdem all die Probleme von solchen Delegated Voting vermieden werden können. Was ist mit Datenschutzbeauftragter oder den Anforderungen des BSI? Gibt es dort irgendwelche Sachen? Das war die zweite Frage, die ich gestellt hatte. Also ich habe mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten gesprochen und auch schon mit dem bayerischen Datenschutzbeauftragten. Der bayerische hatte damals kein Problem gesehen. Wir haben uns da auch Gedanken gemacht. Aber letztendlich kann man nur die konkreten Konzepte bewerten, wenn es ausgearbeitet ist. Es wäre nicht sinnvoll, das schon in so einem frühen Stadium bewerten zu lassen. Okay, ich glaube, die nächste Frage darf ich selbst stellen. Entropie, beim Durchlesen kamen ein paar Sachen vertraut vor. Sind da außer den Büchern auch Sachen eingeflossen, die wir hier mal besprochen haben, was hier schon mal erarbeitet wurde? Das kann ich nicht beantworten, weil ich fast nie dabei war. Das weiß ich leider. Okay, nächste Frage, Adremdico. Ja, mir ist aufgefallen, gerade eben bei der Vorstandssitzung, dass ich glaube, dass die Verantwortlichen relativ mächtig sind, also die dann gewählt werden. Und dass die dann auch ziemlich viel festlegen können, also gerade auch wie nah liegen die Stichtage aneinander und so weiter. Und siehst du das unkritisch? Ist da alles in Ordnung? Oder muss man da aufpassen, dass da dann nicht plötzlich jemand, wenn da dann die falschen Verantwortlichen drin sitzen, da trotzdem wirklich plötzlich eine Hardcore-SMV wird irgendwie? Also die Verantwortlichen können nicht die Geschäftsordnung ändern, sie können nicht die Satzung ändern. Die Geschäftsordnung schreibt aber auch nicht alles bis ins Detail vor und das aus gutem Grund. Es ist einfach nicht sinnvoll, alles ins Ewige zu mikromanagen, weil man kann nie alle Fälle vorab decken und im Einzelfall muss man halt anders entscheiden. Wichtig sind nur, dass die Anforderungen eingehalten werden. Also dass zum Beispiel vermieden wird, dass es manipuliert wird, dass die Mitgliederrechte eingehalten werden. Und da gibt es immer verschiedene Wege. Gerade jetzt, wo wir noch Erfahrungen sammeln müssen, ist es noch besser, wenn da noch ein bisschen mehr Freiheiten vorhanden sind. Die Macht dieser Verantwortlichen ist auch nicht allzu groß. Sie haben die Aufgabe, diese Abstimmungstermine festzulegen. Die stehen auch nicht explizit fest, aus gutem Grund, weil solche Abstimmungstermine sollten so gelegt werden, wie sie gerade ins Jahr passen. Es gibt in jedem Jahr gibt es unterschiedliche Ferienzeiten. Es gibt Termine, die in einem Jahr überhaupt nicht passen, im anderen wunderbar. Und da sollte man diesen Verantwortlichen so weit vertrauen, dass sie dann das Bestmögliche für die Mitglieder wählen. Es ist vorgesehen, dass eines Tages entweder durch einen Basisentscheid selbst oder durch den Bundesparteitag auch die Verantwortlichen gewählt werden, so dass das in einer, sagen wir mal, neutralen Hand liegt, Leute, denen man soweit vertraut, und die auch dann den Bundesvorstand entlassen würden. Momentan hat man noch keine Zeit dazu, das durchzuführen. Das ging ja alles recht schnell, aber das ist der langfristige Plan. Okay, nächste Frage kommt von Kakao, der scheint kein Mikrofon zu haben, darum lese ich sie vor. Wird die Software Open Source sein? Selbstverständlich. Okay, nächster Bertram. Ja, Frage von mir. Wo geht die Arbeit weiter? Gibt es eine AG, wo die stattfindet oder sonst was? Ja, wie ich sagte, ich würde eine Wiki-Seite einrichten und auch eine Projektgruppe Basisentscheid mit verschiedenen Untergruppen, die sich um Themen wie zum Beispiel Online-Wahl oder Online-Abstimmung, Offline-Abstimmung, Sicherheit, Datenschutz, Tests, Akkreditierung, Schulungen und so weiter kümmern und wo man sich dann koordiniert. Okay, Traumrennerin? Ja. Eine kurze Zwischenfrage jetzt zum Organisatorischen hier. Machen wir heute Punkt 3 noch? Wenn ja, wann? Oder verlegen wir es auf nächstes Mal, weil es doch einige Zeit dauern wird? Und ich denke, nach Mitternacht sollten wir nichts mehr machen, weil es gibt Leute, die müssen morgen arbeiten oder sonst was tun. Dann hast du recht. Frage ist, wie viele weitere Wortmeldungen noch kommen? Nach dir ist nur der Pip auf der Liste. Gibt es noch jemand, der sonst wissen möchte, wie sich der Antragsteller seinen Antrag vorgestellt hat? Der Schlipsnerd hat noch eine Wortmeldung. Und sonst noch jemand? Wenn da keiner mehr dazukommt, könnten wir damit eigentlich gleich durch sein. Dann lass uns doch für diesen Punkt die Wortmeldungsliste schließen. Dann bedanken wir uns ganz höflich. Und der Bernd, der Bruno hatte vorhin aber noch eine Frage, die wir ihn vielleicht noch bitten sollten zu stellen, wenn er noch da ist. Und dann machen wir mit dem Punkt einfach Schicht. Wir haben noch 2 auf der Liste, vielleicht Bruno dazu und dann Schicht. Pip war noch auf der Liste. Okay, danke. Geht auch ganz schnell bei mir. Ich habe noch eine Verständnisfrage zu diesen Abstimmungsempfehlungen. Da habe ich nicht wirklich verstanden, wie man sich das vorstellen darf. Sieht es dann so aus, dass ich zwar oder wer auch immer nicht delegieren darf, aber wenn er sich einloggt, alle seine Kumpels sieht und immer sehen kann, wie die abgestimmt haben? Oder also ungefähr nur. Muss ja jetzt nicht auch im Detail geklärt werden. Aber was darf man sich unter Abstimmungsempfehlung vorstellen? Also Abstimmungsempfehlung ist eigentlich das andere Konzept von Liquid Democracy, wo eigentlich dieses Delegated Voting auf den Kopf gestellt wird. Es ist nicht so, dass man seine Stimme an andere weitergibt, sondern dass die Information zu einem fließt, bis man letztendlich eine Abstimmungsempfehlung auf dem Teller präsentiert bekommt, mit Begründung, warum man so abstimmen sollte und die dann umsetzen kann. Aber man muss natürlich selber abstimmen. Dieses Konzept ist viel flexibler. Es lässt auch zu, dass man, dass der eine, sagen wir, Pirate Feedback verwendet, der andere Liquid Feedback. Wichtig ist nur, dass am Ende gewisse Empfehlungen rauskommen, die man selber verwerten kann. Also man kann sich da noch ganz oder noch viel komplexere Systeme vorstellen, wo man sich Abstimmungsempfehlungen von verschiedenen Experten geben lässt und dann die kombiniert, eine Mehrheitsentscheidung dadurch erfordert und dann danach abstimmt. Aber die Grundidee ist, viel mehr auf Information und Selbstbestimmung Wert zu legen und auf Argumente, warum man so abstimmen sollte und nicht einfach nur sagen, stimm so ab. Okay, Schlipsner 2 nochmal. Noch ganz konkret. Im X11 hast du in der Antragsbegründung im Punkt 4 geschrieben, dass Anträge gebündelt in Abstimmungen von bis zu 20 Basisentscheidungen stattfinden pro Stichtag. Und jetzt müssen zwischen 2 Stichtagen mindestens 4 Wochen liegen. Das heißt, mehr als 240 Anträge können wir pro Jahr im Moment gar nicht bearbeiten. Das ist nicht ganz so korrekt. Da steht explizit soll. Das ist also eine Richtgröße von 20, die einfach nur sagt, die Verantwortlichen möchten dafür sorgen, dass es nicht allzu viele gibt. Aber ein soll steht da nicht drin. Es finden gebündelte Abstimmungen von bis zu 20 Basisentscheidungen statt. Einen Moment, ich muss kurz nachschauen, an welcher Stelle. Antragsbegründung in X11 an der Position 4. Naja, also es sind 12 Mal Maximum, 20 Stück. Ne? Aber das ist nur die GO und die GO kann jederzeit über einen dieser 240 Beschlüsse geändert werden. Und damit hat man genau die Situation, die man sich immer wünscht, wenn man die Flasche mit dem Geist drin findet. Aber was wäre denn da auch die Intention gewesen, das nur auf bis zu 20 zu bündeln? Oder zu glaublich helfen. Wichtig wäre jetzt noch, was bei mir an Fragen da ist. Erstens, du meintest ja, du hättest gern ein großes Team von Leuten. Trotzdem bei allen Teams, also ich habe ja auch immer ein Team von Urheberrecht dabei im Rahmen meiner Beauftragung, gibt's dann doch immer irgendwo einen Teamleader. Also ich würde mich riesig freuen, wenn du dich bereit erklären würdest, beziehungsweise wenn du dich bewerben würdest für die Beauftragung und dann natürlich die Teamarbeit entsprechend verteilst. Punkt 1. Punkt 2. Es wäre großartig, wenn du schauen könntest, der SG Presse jetzt sehr, sehr schnell zuzuarbeiten, damit die das in einen verständlichen Text kondensieren kann, damit wir einfach nochmal eine Hammer-PM raushauen und der Presse auch zeigen, hey Kinders, wärt ihr länger da geblieben, euch hätte es jemand noch erklärt, wir haben unser System zur Online-Basisbefragung und zur Beschlussfindung und dann zu guter Letzt wäre es natürlich auch toll, wenn wir jetzt alle gemeinsam die Geschichte, die du jetzt erzählt hast und auch diese Aufzeichnung, die wir von diesem Mumble haben, so als Erklärbär-Take irgendwie wirklich jetzt ganz massiv über unsere ganzen Netzwerke posten, weil sehr, sehr viele Menschen sind, sehr, sehr viele Piraten sind unglaublich enttäuscht vom Bundesparteitag, weil sie dachten, wir haben es nicht geschafft, aber wir haben es geschafft. Also insofern, die Arbeit geht jetzt los. Und zu guter Letzt, wir brauchen ein klares Wording dafür, weil ziemlich schwierig ist immer zu vermitteln, SAA003X011 ist zwar ziemlich nerdig, aber es wäre cool, wenn wir noch irgendwie eine Begrifflichkeit dafür entwickeln und vielleicht fällt dir da ja noch was ein. Danke dir, Entropie. Entschuldigung für den Einwurf, aber SAA00X7507 irgendwas ist doch total geil. Entschuldigung. Irgendwie schon hast du ja auch recht. Okay. Wir haben jetzt noch durchaus einigen Diskussionsbedarf, sehe ich. Aber erstmal geht es um Darstellung, ja? Ich gehe nochmal kurz auf Guno ein. Es heißt explizit, der Antrag heißt Basisentscheid und Basisbefragung. Das ist auch der Inhalt. Also das soll auch so sein und man könnte sagen Online-Basisentscheid beziehungsweise Offline-Basisentscheid oder Urnen-Basisentscheid, wenn man davon reden will. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Und ich hatte am Sonntagabend noch mit dem Presseteam geredet. Wir haben etwas reingehackt, aber wir waren alle total müde und ich weiß nicht, ob schon was rausgekommen ist. Leider habe ich den Kontakt nicht mehr zu der Person, aber ich wäre natürlich bereit, daran zu arbeiten, so dass wir das möglichst schnell rausbringen. Und es war auch so, dass jemand vom ZDF hat mich dann auch gleich befragt, wie das denn aussieht. Also möglicherweise weiß das ZDF bereits mehr Bescheid als das Presseteam. Okay, alles klar. Ja, ich werde jetzt die entsprechenden Leute von der SG gleich kontakten und ihnen sagen, sie sollen sich schleunigst bei dir melden. So, dazu ganz kurz und direkt die Ansage. Wir haben hier ja die Aufnahme, die der Tobias dankenswerterweise macht. Das Krähennest wird die als Podcast rumschicken. Und da auf der Liste von der SG Presse schon die Nachfragen hochgehen, würde ich diesen Link auch auf diese Liste stellen und parallel zum persönlichen Vorsprechen vom Entropie kriegen die dann auch schon mal gleich was zum Nachhören. Ja, also ich will das Ganze auch nochmal schriftlich zusammenfassen. Das kann ich, glaube ich, noch besser strukturiert. Und ich glaube, jemand hat auch schon einen Blogartikel geschrieben, wo er das auch nochmal alles versucht hat zu analysieren. Der ist größtenteils korrekt. Den könnte ich auch mal mitsenden. Ja, aber macht das schnell, da muss was raus. Und nicht erst in 3 Tagen, sondern ruckizucki. Oh, den Link hätten wir auch gerne jetzt schon. Ich hätte auch gerne dann fürs Krähennest gerne einen Podcast mit dir. Das Ganze mal in 5 Minuten, 6, 7 Minuten einfach wirklich knackig auf den Punkt gebracht. Ja, ich werde es alles versuchen, wenn ich wieder gesund bin. Keine Ausreden hier. Okay, soweit waren wir erstmal mit der Darstellung, wie Entropie als Antragsteller selbst seinen Antrag verstanden sehen will. Das ist vielleicht nicht die göttliche Wahrheit, aber das ist genau das, was wir wissen müssen, was er dort zu sagen hat. Deshalb habe ich das erstmal als Fragerunde hier so festgehalten. Ich habe den Eindruck, es gibt viel Wunsch, da offen drüber zu diskutieren, teile ich auch. Aber da brauchen wir keine Aufzeichnung und Protokoll für. Deshalb würde ich gern erstmal mit Top 3, wie es weitergeht, fortsetzen und dann zur Diskussion übergehen. Ist das okay? Ja. Gibt es eine Gegenrede? Wir hören keine Gegenrede, also machen wir das so. Okay. Der Top 3, das betrifft hier die PGSMV. Wie gehen wir weiter vor? Zeitplan, Liste der Module und so weiter. Jetzt haben wir natürlich keinen klaren Bezug zu dem, was Entropie da mit seiner Umsetzungsseite macht, aber das kann man ja später finden. Ich denke, das sind auch 2 völlig verschiedene Sachen, gerade jetzt. Übrigens, Wortmeldungsliste brauchen wir gerade nicht mehr, deshalb sagt was ihr meint. Die Aufnahme läuft noch. Das stimmt, noch nicht auf eine Diskussion. Ich wollte jetzt zu Top 3, das kann man im Pad ab Zeile 127 nachlesen. Erst die Planung fertig kriegen, Aufzeichnung beenden, dann Diskussion. Gut, ich würde vorschlagen, wir überlegen uns Ich denke, viele sind auch schon klar, was für Fixpunkte, Module, wie auch immer, wir besprechen wollen. Überlegen uns dann eine gute Reihenfolge und sagen dann, an welchem Monat oder an welchem Tag immer montags dieser Punkt diskutiert wird. Und haben dann am Ende nochmal 2, 3 Termine, wo wir die alle zusammenführen und uns auch nochmal überlegen, wo Abhängigkeiten bestehen. Gut, Liste der Module. Im Pad kann man gerade ein paar Vorschläge eintragen, was da so an Themenbereichen gibt. Wir haben momentan Akkreditierung, Delegation, Klarnamen-Thematik. Wir haben den X031 aus dem Bundesparteitag. Da genau. Haben wir ein kleines Brainstorming gemacht. Vielleicht können wir den bei der Gelegenheit mal verwenden. Richtig. Hetty hat den netterweise rausgesucht. Der ist in Zeile 71 verlinkt. Genau, da haben wir die Frage, elektronisch oder nicht. Die Frage... Caro? Ich weiß nicht, ob wir nochmal über elektronisch oder nicht diskutieren wollen, weil, soweit ich das verstanden habe, heißt das hier PGSMV und egal, was man unter SMV versteht, es ist keine Urnenabstimmung und alles andere ist elektronisch. Also, das wäre halt nicht elektronisch, alles andere wäre elektronisch. Naja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass etwas Ständiges nicht notwendigerweise ausschließlich elektronisch ist. Ja, okay. Also spätestens, wenn man zu dem Thema geheime Abstimmung kommt, werden wir über die Uhren halt nicht wegkommen, weil sonst hast du Probleme online. Schon klar, aber online und geheim geht nicht. Das ist eine Behauptung. Das ist genau so. Entschuldigung, das wollen wir jetzt nicht diskutieren. Mein Punkt war, die Frage online oder nicht wäre ein Modul in einem solchen Antrag. Und damit müssen wir das hier diskutieren und verschiedene Varianten zur Auswahl stellen. Geht nicht darum, irgendein Preset zu machen, sondern die Alternativen in einem Antragsscheibchen Form der Abstimmung zu klären. Ja, hast recht, tut mir leid. Nee, braucht nicht leid tun. Ich finde es nur wichtig, dass uns das klar wird, dass wir im Moment gerade keine inhaltliche Diskussion führen, sondern nur die möglichen Diskussionsthemen auflisten. Was haben wir denn noch? Online hatte man, dann haben wir, über welche Inhalte soll abgestimmt werden. Da gibt es ja von sonstiger Parteitagsbeschluss bis Wahl des Vorsitzenden. Dann haben wir den Punkt Identifikation der Benutzer untereinander, also das breite Spektrum von anonym bis zu unter Offenlegung des bürgerlichen Namens. Dann haben wir die Taktung der Abstimmung, wie häufig sollen Abstimmungen durchgeführt werden, laufend oder regelmäßig? Haben wir das schon irgendwo in der Liste? Und dann haben wir die Frage, Delegation, ja, wie, mit welchem, hast du nicht gesehen? Das waren die 6 Punkte. Also mich würde noch interessieren, ob man auch bei der Entwicklung solches Weges auf eine Kompatibilität mit dem SRA 003 hin abklopfen kann, weil ich das positiv fände, wenn so viele wie möglich Ansätze in eine Richtung gehen, sodass wir hinterher alle zusammenfinden. Nun ja, realistisch gesehen dauert, egal was wir da entscheiden, eh noch mindestens ein Jahr, bis da irgendwas passiert. Und in der Zeit haben wir den SR033. Ja. Wobei man ja auch, das nochmal als Einwurf, auch dort in der Entwicklung schon die Punkte, die sich jetzt hier ergeben, immer wieder mit einfließen lassen kann, sodass sich beide Ansätze letztendlich aus ihrer jeweiligen Richtung aufeinander zubewegen. So ist auf jeden Fall ein Punkt, dass wir uns irgendwie mit der Kompatibilität mit Existieren auseinandersetzen müssen. Was ich jetzt gelernt habe, was nicht selbstverständlich ist, wer ist antragsberechtigt? Ja, das sind, glaube ich, die Antragshürden, die jetzt auch schon da stehen. Ah, okay. Ah, ja, okay. Antragsberechtigt. Ja, ja, gut. Da war ein Antrag, glaube ich, der hat gefordert, dass da irgendwie nur Landesvorstände, die mindestens 25% der Mitglieder vertreten oder sowas. Ja, nee, ist klar. Ich glaube nicht, dass wir sowas irgendwie einreichen würden, aber auf jeden Fall sollte man dazu eine Aussage. Wozu ich mir eine Aussage wünschen würde, und also das wäre sozusagen das Gegenteil der Akkreditierung, wenn ich wünsche mir, dass da irgendwas ausgesagt wird, wann ist die SMV nicht beschlussfähig, wenn eine bestimmte Art von Leuten oder eine bestimmte Anzahl von Leuten oder ein bestimmter Kreis von Leuten oder sowas keinen Zugang hat. Also im Moment haben wir im Bundesliquid zum Beispiel das Problem, dass wir eine relativ lange Queue-Länge von Problemen haben. Und es gibt Gerüchte, dass irgendwie ganz, ganz viele Leute da rein wollen und können nicht. Und diese Beschlussfähigkeit, die hätte nicht nur diese Quorum-Aspekt, dass für eine bestimmte Abstimmung bestimmte Anzahl von Leuten mitstimmen müssen, sondern ich würde auch hoffen, dass es eine Aussage gibt, wenn so und so viele Leute irgendwie keinen Zugang bekommen haben aus technischen Gründen, ist das akzeptabel und ab dieser Anzahl ist es eben nicht mehr akzeptabel. Da haben wir jetzt Beschlussfähigkeit und Quorum. Ich hätte es auch inverses Quorum genannt, aber Beschlussfähigkeit ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Ja, Quorenregeln gibt's auch nochmal, glaube ich. Das wäre dann eine Zulassung für eine Abstimmung. Aber Beschlussfähigkeit einer Versammlung fände ich jetzt, also wenn jetzt ein Bundesparteitag wäre, draußen würden 500 Leute stehen und die könnten nicht rein, weil die Halle irgendwie Brandschutz hast du nicht gesehen hat, ne? Dann würden wir irgendwie ein Problem haben, diesen Parteitag als beschlussfähig anzuerkennen, ne? Wir haben jetzt Quoren, ja? Und sowas müsste es, meine ich, auch für so eine SMV geben und das vernachlässigen die bisher vorliegenden Anträge alle. Und da würde ich mir was wünschen dazu, ein Modul. Haben wir jetzt in Zeile 125. Ich sehe Quorum zweimal, einmal separat und einmal Kammern-Quoren. Kann jemand das erläutern, was mit Kammern-Quoren gemeint ist? Soweit ich das verstanden habe, gibt es im Liquid-Feedback ja diese verschiedenen Phasen. Ich habe sie jetzt Kammern genannt, vielleicht wäre Phasen besser. Es ist halt erst dieses, man reicht ein und dann muss es ein gewisses Quorum passieren, bevor darüber überhaupt diskutiert wird. Und dann, also diese verschiedenen Phasen, das muss man auf jeden Fall darüber diskutieren, ob man das so macht. Ich glaube, wenn ich schreibe Quoren in unterschiedlichen Abstimmungsphasen, das sollte das komplett abdecken. Gibt es eine Gegenrede? Ja, es ist nicht die Abstimmungsphasen, sondern es sind die Phasen, die so ein Antrag durchläuft. Also von mindestens auch eine Diskussionsphase, die, finde ich, obligatorisch sein sollte. Oh, mir ist noch was eingefallen, was fehlt. Ich weiß nicht, ob das in so einen Antrag rein muss, aber Demokratie besteht ja nicht nur aus Abstimmen, sondern auch aus der Diskussion, ob es da irgendwie was drinstehen soll, dass eine Diskussion auf irgendeiner Art und Weise moderiert oder erwünscht oder wie auch immer gemacht werden muss. Oder ob man das als sonstigen Antrag macht oder keine Ahnung. Sehr guter Punkt. Ich glaube, auf Parteitagen ist eine Diskussion sogar zwingend vorgeschrieben vor Beschlüssen. Und das wird mal wohl sinnvoll auf sowas Online-mäßiges übertragen müssen. Ne? Das wird nicht so einfach. Aber es gibt ja schon einige Diskussionstools. Die müssen wir sich dann vielleicht mal angucken. Was bitte ist mit Treubekämpfung gemeint? Naja, ob eine Art von Moderation zum Beispiel jetzt nicht das Stimmgewicht entziehen darf, aber zum Beispiel entziehen darf, dass man anderen Menschen Nachrichten schicken darf, wenn da ständig Beschimpfungen drin sind. Wenn es dann Nachrichten an anderen User gibt. Oder wenn es da untere Kommentare gibt, ob man jemanden blocken kann, wenn er halt die Antragsteller darin die ganze Zeit beschimpft. Können wir das aufteilen in einerseits den Abstimmungsvorgang und andererseits den Diskussionsvorgang? Ich habe nämlich den Verdacht, dass das Diskussionsding ziemlich ausarten kann und einen separaten Bereich darstellt. Ja, beziehungsweise das Diskussionsding sollte nicht unbedingt, da sollte man nur diskutieren beim Diskussionsding, ob es Teil des Antrags werden soll, meiner Meinung nach. Ich frage mal wegen der Trollbekämpfung, die ist nach meinem Verständnis nur im Diskussionsbereich notwendig, wo man ja Nachrichten schicken kann und reden kann. Ein paar andere Punkte vielleicht auch. Die Abstimmung selbst betrifft das, soweit ich verstanden habe, nicht. Bei Liquid Feedback, wenn man nicht das soweit verstanden habe, kann man zum Beispiel an den Nutzer Fragen oder halt auch Anregungen schicken, oder? Okay, also es gibt es in verknüpfter Form. Ja? Man kann Anregungen unter die Initiativen schreiben und kann über ein Bewertungssystem kann umgesetzt werden, muss umgesetzt werden, soll umgesetzt werden, das sozusagen noch gewichten. Und kann dann auch sagen, ich habe ein lächelndes Gesicht, weil ich halte es für umgesetzt, oder ich bin ganz traurig, weil ich halte es nicht für umgesetzt. Okay, also es gibt Tools, wo das kombiniert ist, wo im Vorgang tatsächlich auch weitere Diskussionen stattfindet und damit auch Trollbekämpfung nötig wäre. Du kannst im Prinzip eine Liquid-Feedback-Anregung, Initiative durch Anregungen trollen, indem du zum Beispiel jedes Mal drunter schreibst, in Zeile 8 fehlt ein Punkt. Jedes Mal, wenn du diesen Punkt dann freundlicherweise hingesetzt hast, müssen alle, die vorher schon abgestimmt hatten, nochmal abstimmen, weil du ja eine Änderung vorgenommen hast. Also wir haben ein konkretes Beispiel, was passieren kann. Ja, das stimmt nicht hundertprozentig, aber selbstverständlich muss man sowas vorbeugen, ne? Das ist klar. Also es ist nicht immer wieder notwendig, neu abzustimmen, sondern es ist nur vor dem Übergang in die nächste Phase, wo das nächste Quorum kommt, notwendig. Dennoch sollten wir dem Punkt einen gewissen Raum widmen, weil das ja auch bei der Diskussion der Anträge auf dem Parteitag immer wieder ins Feld geführt wurde gegen Anträge, dass sie angeblich oder tatsächlich trollanfällig wären. Ich frage mich halt an der Stelle nur, wie man das in ein abstimmbares Modul packen soll, die Trollbekämpfung. Dann nimmt man Vorschläge, die es dazu gibt, und stellt die gegenüber. Und überlegt sich dann, wo sie passen. Also, wie gesagt, ich schlage vor, jeden einzelnen Punkt abzuarbeiten und dann ein paar Sitzungen zu haben, in denen man guckt, wie sie sinnvoll zusammengebaut werden können. Noch eine kurze Frage, was ist jetzt der Unterschied zwischen Quorennen und Quorum? Ich hatte eben gesagt, Quoren in unterschiedlichen Abstimmungsphasen und habe dann eine Ergänzung bekommen, die ich leider nicht notiert habe. Da gäbe es noch was anderes außer Abstimmungsphasen. Ja, die Beschlussfähigkeit, aber die hatten wir eigentlich schon, da müssen dann die Quoren hin. Okay, dann ist es von mir, das Quorum hatte ich vorhin reingeschrieben, da ging es mir um sowas wie Mindesteilnehmerzahl, um überhaupt so eine Veranstaltung starten zu können. Das ist die Beschlussfähigkeit, glaube ich. Ja, okay, dann kann ich wieder weg. Na, das war der Monopol, der hatte gesagt, unterschiedliche Antragsphasen. Ich habe das noch steht ja schon da. Schreib mal vielleicht in die Beschlussfähigkeit jetzt einfach als Erklärung hin, dass damit gemeint ist, wann kann überhaupt abgestimmt werden. In welcher Zeile steht Antragsphasen? 114. Abstimmungsphasen. 122 steht Antragshürden. Ach, das ist doppelt und dreimal drin. Das wollte ich jetzt machen, bevor wir die abarbeiten, dass wir versuchen, das ein bisschen zu kondensieren. Ah, genau, die Beschlussfähigkeit oder die Änderbarkeit verschiedener Teile der Regelung. Ne? Das muss ja nicht unbedingt GO sein, aber die Frage, die immer wieder gestellt wurde, ist, kann die SMV in Anführungszeichen, was auch immer das dann genau ist, kann die auf ihren eigenen Ablauf Einfluss nehmen? Meint ihr mit Phasen, Abstimmungsphasen das gleiche wie kann man? Ja, das war vorhin mal so im Thema. Also es soll das gleiche sein? Das muss es nicht sein, das sollte man ja da erstmal fragen, ob es so sein soll. Okay. Kann man, ist politisch mehrfach belegt vom Begriff, da müsste man wirklich eine Begriffsklärung erstmal machen. Kann heißt beim SME zum Beispiel einfach, dass wir mit zwei unterschiedlichen Systemen unterschiedliche Arten abstimmen. Ja, es gibt durchaus ein paar Systeme, wo das entsprechend belegt ist. Ich habe es auch reingeschrieben, kann man. Aber das alleine, glaube ich, ist nicht genug Erklärung. Ich glaube, ich habe noch ein Ding, was wir gar nicht haben, ist die Nachvollziehbarkeit. Also sprich, soll es Datendumps geben oder ähnliches? Ich habe jetzt dann noch reingeschrieben, Minderheitenschutz. Also soll die Möglichkeit bestehen, dass ein gewisses Quorum der Leute sagt, wir möchten das geheim auf eine andere Art abstimmen und sollen die Admins irgendwie gewählt werden können, müssen? Ich zieh mal Datenschutz vielleicht hinter geheimer Abstimmung. Was ich gerade sehr interessant finde, ist, dass ihr Anforderungen diskutiert, die wir schon längst ausgearbeitet hatten. Bisher diskutieren wir noch gar nichts, sondern gucken, was für Punkte es gibt. Wenn es da dann schon Ausbearbeitungen gibt, kann man an dem Tag, wo man das diskutieren möchte, ja mit reinschieben. Es sind halt jetzt eine Menge neue Leute da. Also die Ausarbeitungen haben meistens konkrete Positionen zu den einzelnen Aspekten. Und wir wollen jetzt die Aspekte raussuchen, damit wir die Ausarbeitungen daraufhin gegenüberstellen können. Und vielleicht Alternativen finden. Und mehrere Ausarbeitungen zu einem Aspekt machen können, die wir dann gegeneinander abstimmen können. Ich habe gerade ein paar Zeilen umgestellt, um das ein bisschen zu bündeln. Also geheime Abstimmung, Nachvollziehbarkeit, Minderheitenschutz, Datenschutzbestimmungen zusammengefügt. Wann immer ihr meint, man könnte zwei Sachen zusammenfassen, sagt's bitte. Dann können wir kurz drüber reden und es vielleicht tun. Je weniger Punkte wir haben, desto schneller kommen wir nachher durch. Also ich glaube, wie gesagt, dass Minderheitenschutz eigentlich diese geheime Abstimmung bedeutet. Für was anderes würde ich geheime Abstimmung nicht sehen. Es geht ja nicht um Personalwahlen, Potenziell eines Tages schon, das würde ich nicht ausschließen. Geheime Abstimmung ist auch eine Frage, wie weit will man mit seinen eigenen Daten irgendwie umgehen? Also den Grund lasse ich offen, Minderheitenschutz ist ein Grund, aber ich würde es nicht darauf beschränken. Ja, Minderheitenschutz ist ja auch, dass man zum Beispiel nicht fordert, dass 30% oder 40% der Teilnehmer nur einen Antrag einstellen können. Gut, bei Quoren musst du das wieder diskutieren, das ist richtig. Denn Quoren machen genau das Gegenteil, dass man mindestens x Leute braucht. Das heißt, du musst definieren, wie groß Minderheiten sind. Im Sinne von Minderheitenschutz schon, ja. Ja, du brauchst ein Quorum dafür, weil sonst kann ja jeder Dödel dafür dann sofort irgendwie geheime Abstimmung. Hey, ich bin eine Minderheit von einem. Spaß. Ja. Aber der ein Trollminderheit. Wir wollen ja jetzt nicht weiter darüber diskutieren, was das bedeutet. Gut, dann können wir uns jetzt eine sinnvolle, was am besten als erstes festgelegt wird und was man dann danach macht, sodass es sich auch ein bisschen, naja, aufeinander bezieht. Ich würde vorschlagen, dass man erst, das wird auch nicht so lange dauern, was soll abgestimmt werden, da dann die drei Punkte oder die es da gibt, halt aufschreibt. Unterstütze das. Ich auch. Haben wir den Punkt schon in einer Zeile? Ja. Find sie nur gerade nicht da. Inhalte der Abstimmung in Zeile 120, genau. Jetzt ist sie weg. Ja, sie ist gerade Wanderschaft, ist eine Wanderzeile. Bitte nicht so durchnummerieren, Fu, bitte mit Hash. Oder wer auch immer es macht, bitte mit Hash, weil das ist Wikisyntax und dann macht das viel mehr Sinn. Das geht dann automatisch. Genau. Also so? Genau, ein Gatter und keine Sterne und dann ansonsten passe ich die Formatierung noch an, kein Ding. Übrigens explodiert im Moment gerade meine Timeline. Was passiert? Meine Timeline explodiert. Spatzenkasten, Nutella, Berliner, K. Peter K. und so weiter diskutieren darüber, ob jetzt eine Briefwahl unendlich teuer wird oder nicht. Oh Leute, ich glaube, wir haben einen wichtigen Job hier. Einen sehr wichtigen und ich bin jetzt unglaublich motiviert, dass wir das jetzt auch schaffen. Du, aber du glaubst, siehst ja vielleicht auch an den Anwesenden, dass du da scheinbar nicht die Einzige bist, die unglaublich motiviert ist. Gut, ich glaube, im Moment erleben wir hier gerade eine Schockwelle vom dicken Engel, die jetzt gerade hier mit rüber geschwappt ist. Davor waren auch schon richtig viele Leute hier drin. Genau, wir haben 30 Leute vor der Pause gehabt und genau das stimmt mich eigentlich sehr mutig, die 90 Leute nach der Pause. Mal gucken, wie viele da nächste Woche da sind. Bei der Gelegenheit, bevor jetzt Leute weggehen, nächste Woche wird um 20 Uhr am Montag hier im selben Raum die erste Sitzung zu einem dieser Themen stattfinden, die wir da jetzt festlegen. Wahrscheinlich, so wie sich das abzeichnet, zu der Frage, welche sinnvollen Alternativen gibt es, was abgestimmt werden kann oder über was abgestimmt werden kann. Dann passiert, dass mehr als zwei Punkte an einem Treffen geredet werden, wenn das nicht so lange dauert, einen Punkt. Erfahrungsgemäß ist das ein bisschen schwierig mit den zwei Punkten, weil mit der Teilnehmerzahl die Meinungen steigen und das Ganze dann auch schwieriger zu koordinieren ist. Also wenn man sich wirklich Zeit nehmen will für ein Thema, dann ist eins pro Abend eigentlich schon recht abendfüllend. Alles klar. Was sollten wir als zweites besprechen? Mein Vorschlag wäre, durchaus in der Reihenfolge des Ablaufs einer solchen Abstimmung vorzugehen. Das heißt, als nächstes dann sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wer darf was einbringen, unter welchen Bedingungen und so weiter und in welchem Takt. Und nicht die Akkreditierung erstmal. Plus eins. Die Frau hat recht. Finde ich auch relevant. Plus eins. Brauchen wir für diese Akkreditierung vielleicht auch noch ein bisschen Support von Verwaltungspiraten? Ja. Sind welche anwesend? Ja. Wer hat ja gesagt? Ich, Kai. Ich war sogar mal Beauftragter für NRW für die Wahlen der Direktkandidaten. Das heißt, ich hatte Zugang zu allen Akkreditierungsdaten von NRW. Sehr schön. Bist du dann nächstes und übernächstes Mal da? Ich bin motiviert. Hey! Nein, ich kann das also nur nochmal sagen. Ich bin ja auch heute das erste Mal da. Mir hat im Endeffekt der Bundesparteitag die Augen geöffnet. Ich war eigentlich eher so auf der dezentralen Parteitagsschiene, aber ich denke, dass wir jetzt hier an der Stelle einfach weiter drehen müssen und das ganz dringend. Und deshalb bin ich hier. Ich sag's doch, die Piraten haben noch gar nicht gemerkt, was dieser Parteitag alles bewirken wird. So, nächster Punkt. Warte mal, warum stehen da jetzt Quoren? Antragsberechtigung hätte ich noch gut gefunden. Antragsberechtigung hätte ich noch gut gefunden. Vielleicht kann man ja Antragsberechtigung und Quoren irgendwie zusammen abwickeln. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ein relativ einfacher Punkt wird. Wo steht er denn jetzt? Zeile 137, 38. In der 124 haben wir die Antragshürden stehen, mit Antragsberechtigung, Wiederholungsverzögerung und Themen. Sag mal, Caro, du könntest das irgendwie unglaublich viel einfacher machen, wenn du eine etwas hellere Farbe wählen würdest. Aber blau ist so schön. Ja, aber es gibt doch auch hellblau. Guck mal, der Seidenpirat hat hellblau, das gibt dir bestimmt. Was haben wir noch? Wäre nicht vorher noch wichtig zu sagen, Quorum? Also ab wann kann überhaupt abgestimmt werden? Dankeschön. Ja genau, die Beschlussfähigkeit. Stimmt, die kommt vor den Quoren. Und ich glaube nach der Akkreditierung, denn, ne, Reihenfolge. Genau, weil wenn X akkreditiert sind und das nicht reicht, braucht man über Antragshürden noch gar nicht sprechen. Mir ist gerade noch ein Punkt eingefallen, ich weiß nicht, wo man die rein tut. Soll es Themenbereiche geben? Beziehungsweise haben die irgendeine Bewandtnis dann auch, außer dass sie die Lesbarkeit irgendwie, dass sie der Lesbarkeit helfen? So gesehen, je nachdem, ob und wie das eine verbindliche Abstimmung wird, stellt sich ja dann wie bei Parteitagen auch die Frage des Konkurrenzverhältnisses. Und dann wäre irgendeine Art von Antragskommission, die sich darum kümmert, ja unerlässlich. Oder man sagt halt, dass sobald ein Antrag gestellt wurde, man dazu halt dagegen dann halt selbst gucken muss, einen konkurrierenden Antrag einzustellen. Ja, finde ich auch interessanter, wenn man da selber schauen kann, weil ich auch dieses Mal beim BTT den Eindruck hatte, dass so eine Ordnung seitens Dritter nicht unbedingt unparteiisch sein muss. Ich würde gut finden, wenn man zunächst mal nur die Sachen in den Vordergrund stellt, die unabdingbar sind, und die anderen Fragen, wie zum Beispiel, ob man nach Themengebieten sortieren will, vielleicht irgendwie anders gewichtet und zu einem späteren Zeitpunkt diskutiert. Daher, was muss in eine GO? Genau, das ist vielleicht was man als allerletztes dann machen muss, die Aufteilung in Satzung und GO, ne? Wobei das ja wieder eigentlich nicht Teil der Module ist, sondern im Endeffekt ja im Vorfeld als Modul abgestimmt wird, unterschiedliche GOs. Ja, nee, also wenn du sagst, ich habe jetzt gewisse Punkte und dann ist die Frage, regelst du die Beschlussfähigkeit in einer potenziell nochmal änderbaren GO oder in einer potenziell durch das Verfahren selbst nicht änderbaren Satzung, wenn das so rauskommt, ist schon eine echte Frage. Und das kann man, glaube ich, nicht als Modul abstimmbar haben. Wollt ihr das in die GO oder in die Satzung, sondern da brauchst du dann echt einen Vorschlag, ne? Ja. Und das sollte man ganz am Schluss dann auseinandersortieren und sagen, und das gehört in die GO und das gehört in die Satzung. Wahrscheinlich gibt es da auch wieder gewisse Alternativen. Ist nicht vielleicht so, dass man zu jedem einzelnen Modul gleich den Punkt für die GO mit hinzufügen müsste? Weil nicht unbedingt. Sonst haben wir, warte ganz kurz, sonst haben wir mindestens zwei Parteitage, wo wir das abstimmen müssen. Einen, wo wir die Module abstimmen, und einen, wo wir dann auf diese abgestimmten Module angepasste GO abstimmen. Absolut. Wenn wir diese Satzung-Ding abstimmen, wird ein Tool entwickelt. Das dauert meiner Meinung nach mindestens ein halbes Jahr. Ganz konkret noch, wir haben jetzt Akkreditierung, Beschlussfähigkeit zusammenstehen. Man könnte vielleicht, also um das in einer Sitzung zu behandeln, auch noch die Klarnamen, bürgerlicher Name, Pseudonym, anonym vielleicht mit dazu nehmen. So, dass die drei dann so ein Block sind. Das wird eine sehr lange Sache, weil das ist einer der Sachen, die wirklich hart diskutiert sind. Und ich denke, dass Pseudonym und so weiter mit Datenschutz etc. eher zusammengepackt werden muss. Also jetzt sind es 25 Themen, die da stehen. Also ich habe auch den Eindruck, dass diese Klarnamens- oder bürgerliche Namenspseudonym-Anonymitätsgeschichte möglicherweise auch mehrere Sitzungen braucht, um wirklich umfassend geklärt zu werden. Aber eigentlich sind es ja nur drei Blöcke, die abgestimmt werden wollen. Man braucht ja nur nachfragen, was wollen die Leute? Wollen sie anonym, pseudonym oder eben mit Klarnamenspflicht? Es reicht nicht zu fragen, was die Leute wollen oder nicht wollen. Das ist in vielerlei Dingen unerheblich, weil ganz einfach gesetzliche Rahmenbedingungen einzuhalten sind, wie das Bundesdatenschutzgesetz zum Beispiel. Und da wird man schon darüber einige Zeit diskutieren müssen, fürchte ich. Ist es nicht genau andersrum, dass die Wünsche der Leute dann zu Implikationen führen, welche Anforderungen an den Datenschutz daraus sich ergeben? Also ein gewisser Rahmen ist schon vorgegeben, da hat der Harry vollkommen recht. Natürlich hat auch andererseits unsere Arbeit Einfluss auf diesen Rahmen. Ja, wir haben meistens Bereiche, wo man auch verschiedene Bewertungen von sich geben kann. Natürlich ist etwas irgendwo hingeschrieben, aber wie man das dann sieht, da gibt es dann abweichende Meinungen. Es mag sein, dass einer davon war es, aber es gibt halt abweichende Meinungen. Das muss man so zur Kenntnis nehmen und zulassen. Und deshalb gibt es nicht die eine Lösung, die wir hinschreiben können. Okay. Wo denkt ihr, sollte Nachvollziehbarkeit hin? Das müsste auch noch relativ an den Anfang. Ja, ich denke zu den Delegationen, weil Nachvollziehbarkeit immer dann wichtig ist, wenn man auf Leute delegiert, um rauszufinden, ob die so abgestimmt haben, wie ich mir das vorgestellt habe. Moment, jetzt weiß ich gerade nicht genau, was du mit Nachvollziehbarkeit meinst. Du meinst jetzt Nachvollziehbarkeit im Sinne von wo, Nachvollziehbarkeit was der Abstimmung. Nachvollziehbarkeit von was ist immer ein guter Punkt. Meiner, also Nachvollziehbarkeit, wo meine Stimme hingerannt ist, das würde ich dann bei Delegationen tatsächlich besprechen. Das würde oder generell Nachvollziehbarkeit der Abstimmung, das heißt dann, wo kann ich später nochmal sehen, wer was abgestimmt hat. Ja, das gehört ja beides zusammen und Nachvollziehbarkeit gehört eigentlich zu den Wahlrechtsgrundsätzen. Und da gibt es einen ganzen Bündel von Wahlrechtsgrundsätzen und dann muss man sich eben darüber entscheiden, welche Wahlrechtsgrundsätze darunter gehört auch, die Nachvollziehbarkeit unter anderem, welche man dann durchsetzen möchte. Gegenrede. Du scheinst gerade Nachvollziehbarkeit der Wahl als Ganzes zu meinen, weil das ein Wahlrechtsgrundsatz ist. Aber was die Nachvollziehbarkeit, wo meine Stimme gelandet ist, angeht, das ist ein anderes Thema. Also da sollten wir schon die verschiedenen Aspekte separat zumindest aufführen. Absolut. Und vor allen Dingen, es darf ja nicht sein, dass man selbst auch was, wie man abgestimmt hat, dann wieder auch gezeigt bekommt, damit man nicht, eine Stimme kaufen kann und sagen, ich habe so und so abgestimmt. Sondern wenn man abgestimmt hat, dann darf das Ergebnis nicht mehr gezeigt werden. Das ist eben eine Position, die können wir aufnehmen in dem Punkt, aber das ist nicht die einzige. Weil durchaus kann das ja auch sein, ich möchte als Abstimmender, gerade in elektronischen Systemen, ja auch am Ende beim Ergebnis sehen, ob meine Stimme gezählt wurde. Und zwar zu der, mit der Wahl, die ich auch getroffen habe. Ja, das ist meine Sache. Das ist unmöglich. Das tut mir leid. Also selbst egal, was dir auf deinem Bildschirm angezeigt wird, wirst du in deinem elektronischen System de facto niemals sehen können, was da innen drin passiert und ob nur, weil auf deinem Bildschirm jetzt dein Name ganz groß leuchtet in rosa Lettern, der auch gezählt wurde. Ich könnte das jetzt im Detail widerlegen, aber das machen wir jetzt nicht, Mr. Pip. Das ist eine Position, die du hast, ich habe eine andere. Wir führen jetzt erstmal nur auf, zu welchen Kategorien wir solche Positionen besprechen werden. Ins Detail gehen wir nachher. Ja, ich denke auch, dass eine geheime und nachvollziehbare Abstimmung möglich ist. Nur ist die Nachvollziehbarkeit nicht so, wie sich's manche Leute denken, dass man das offene Ergebnis hat, sondern dass man sagt, es gibt ein zertifiziertes Programm, Quellcode ist offen, man weiß, wie es funktioniert und dass nur dieses Programm stellt fest, aha, das ist die und die Stimme. Des Es geht auch anders, aber das besprechen wir dann. Genau. So, ich habe jetzt oben mal die Interzeile 110 und 111 gestrichen. Ich würde auch gerne die 118 streichen. Weil das haben wir jetzt. Was haben wir denn noch abzuarbeiten? Die Zeile 113 kann man auch streichen. Und nimmt jemand unten das Thema Nachvollziehbarkeit auf? Aber Nachvollziehbarkeit der Abstimmung, weil Nachvollziehbarkeit bei Delegationen würde man bei Delegationen mit verpacken. Wobei Nachvollziehbarkeit der Abstimmung ganz doll in dieses pseudonym-anonym bürgerlicher Namen reinfließt, oder? Ich hätte noch mal eine Frage. Dieser Inhalt der Abstimmung ist ja eigentlich kein kritischer Punkt. Und zwar, Inhalt der Abstimmung ist ja dann eine Entscheidung, die das System als die technische Seite des Systems eigentlich nicht regiert. Aber unter Umständen ganz große Auswirkungen auf andere Punkte hat. Weil wenn da Wahlen zum Beispiel damit durchgeführt werden sollten, was jetzt hier nicht als Option steht, aber was bestimmt der eine oder andere sich wünschen wird, dann muss das System andere Eigenschaften haben, aus rechtlichen Gründen. Und wenn wir nur Positionspapiere abschließen wollen, dann haben wir ganz andere Möglichkeiten, also Gestaltungsspielräume, ne? Und können uns ganz anders überlegen, wie wir das gestalten wollen, weil es dann keine gesetzlichen Einflüsse gibt. Deswegen denke ich, dass es sehr, sehr gut ist, diesen Punkt wirklich sehr, sehr ordentlich auch und im Vorfeld zu beleuchten, was für Optionen es da gibt. Okay. Jetzt ist ein bisschen das Problem, dass viele Dinge, die wir später besprechen wollen, irgendwie darauf zurücklaufen, was vorher schon mal überhaupt generell drin sind. Das heißt, es kann passieren, dass wir vielleicht 2 oder 3 Anträge schreiben müssen, oder? Mit Sicherheit. Dass das nicht einfach wird und dass das hier ein Thema ist, was so ungefähr die Komplexität der Initiative Gemeinsames Wahlprogramm erreicht, das ist uns doch jetzt allen klar, oder? Ich glaube, es ist auch komplexer. Ich meine, gerade das ruft nach einem Sonderparteitag, der sich genau nur mit diesem einen Thema beschäftigt und mit sonst nichts. Das ruft nach viel Geld. Aber ja. Diese Idee des Sonderparteitags wirklich für alle zu diesem Thema, am besten irgendwo in der Mitte Deutschlands, finde ich total super. Genau, in Paderborn. Leute, zurück zum Thema, in welcher Reihenfolge? Wir haben die Frage ständig oder regelmäßig noch nicht verpackt, obwohl wir unten zu Themen wie Antragshürden und Quoren oder sowas schon angerissen haben. Ich fände dieses Thema dort sehr sinnvoll. Ja, Abstimmungszyklen ist das in Zeile 120, denke ich. Kann man nochmal umformulieren. Und 122 gehört wahrscheinlich auch dazu. Dann streiche ich mal 122 und du nimmst 120 irgendwie nach unten. Ich würde das hier zwischen Quoren und Delegation aufhängen. Ja. Also jetzt 141. Bei Abstimmungszyklen ist einmal wie lange. Die können aber irgendwie für jeden Antrag zu einem anderen Zeitpunkt anfangen, wie es jetzt in Liquid Feedback ist. Und man sagen, dass die halt immer nur zu einem bestimmten Datum anfangen können. Naja, vor allem ist ja wichtig, dass sie nur zu einem bestimmten Datum vielleicht enden können. Ja. Das können wir aber dann beleuchten in aller Ruhe an dem Abend, an dem wir das besprechen. Genau. Vielleicht haben wir dann, wenn ich die Liste so sehe, haben wir sogar aus Baden-Württemberg schon dann zu einigen solchen Fragen Umfrageergebnisse vorliegen, die uns Auskunft darüber geben, wie gewisse Teile der Basis über solche Fragen denken. Außerdem nehme ich die Aufgabe mit, die Meinungsbilder auf dem Parteitag nochmal auszuwerten, dahingehend, was sie uns über diese Fragen hier für Zusatzinformationen geben können. Es gab ja Meinungsbilder. Ja, das ist eine gute Idee. War nur nicht in der Schnelle der Zeit in der Lage, die in diesem Wortprotokoll zu finden. Das ist halt auch schon eine Aufgabe, ne? Mein Meinungsbild kommt da gefühlt irgendwie 9000 Mal vor an dem Tag. Und deswegen dauert das ein bisschen. Aber bis zum nächsten Mal habe ich das zusammen. So, was haltet ihr davon, jetzt unter den Delegationen jetzt die Diskussionstools aufzunehmen? Oder vielleicht sogar kurz davor. Also wenn es der Reihenfolge nachginge, müsste doch die Diskussion vor der Delegation erfolgen. Würde ich nicht machen, weil das ist was, wo noch gar nicht drin ist, ob das überhaupt mit in diesen Antrag muss, beziehungsweise ist eher unwahrscheinlich. Also da das eine gesetzliche Anforderung ist, müssen wir da zumindest eine Aussage machen, wie die Aussprache zu diesen Anträgen erfolgen kann. Ja. Würde ich aber vor Abstimmungszyklen nehmen. Wobei, die Diskussionstools könnten auch Teil einfach der GO sein, Punkt. Ja, selbstverständlich kann alle möglichen, also bei uns ist es auf dem Parteitag ja auch Teil der Geschäftsordnung, wie die Aussprache geregelt ist, aber es gibt eben gesetzliche Randbedingungen, die muss man an dieser Stelle mit Sicherheit irgendwie erfüllen. Und wenn man sie nicht erfüllen muss, dann will man sie, glaube ich, erfüllen. Offline, online oder beides fehlt noch, das müsste man auch irgendwo oben einpflegen. Ja, und dann hätte ich noch die Frage nach den Informationstools. Wir hatten ja hier irgendwann mal die Idee, dass die Diskussionen mit einer umfassenden Information beendet werden sollen, der nochmal die Diskussion aufbereitet und für alle Abstimmenden zur Verfügung gestellt wird. Das fände ich auch interessant, sich darüber Gedanken zu machen. In dem Umfeld würde ich dann auch die Trollbekämpfung diskutieren. Das ist eine gute Idee. Ich würde es Trollvermeidung nennen, weil ich finde, ja. Trollbekämpfung finde ich übel, das Wort. Sorry. Ist auch geschickter, wenn man sie direkt vermeidet. Nennen wir sie doch einfach Troll-Awareness. Nee, nur zur Kenntnis nehmen, dass es sie gibt, ist nicht die Lösung. De-Trolling. Oben den Text, den löschen wir ja nachher sowieso wieder, ne? Hier bleibt ja nur unten das Übrige. Eigentlich wollen wir ja auch nicht die Trolle vermeiden, sondern wir wollen ja nur die Trollierung vermeiden. Ich mache noch mal kurz das mit dem schöner sehen. Machst du das die 45 und die 146 mal zusammen? Weil das wäre irgendwie ein Themenbereich. Weil wir werden da doch sicherlich keine Diskussion wie eine AG Meinungsfindungstool draus machen, sondern eine relativ kurze Position dazu entwickeln, im Rahmen, den so eine Satzungs- und Geschäftsordnungsantrag da einräumt. Da kann man ja auch nur sehr beschränkt dann was formulieren. Da wäre dann auch was wie Wahl von Admins oder sowas drin enthalten, ne? So, was haben wir denn oben noch? Geheime Abstimmung, das haben wir schon, glaube ich, unter Klarname, bürgerlicher Name oder sowas, da sollte noch das Wort geheim irgendwie mitkommen in die Zeile 139. Dann kann ich das was wir jetzt nicht haben, ist Online-Offline-Kombinationen. 133 habe ich da was hingeschrieben, das können wir vielleicht umformuliert übernehmen. Gerade in 136 nochmal was hinzugefügt, weil ich glaube, das ist der Anfang, bevor alles andere ist. Das ist also sozusagen der erste Antrag, ja, der ist, wir wollen eine SMV, oder? Wie heißt das hier? Ja, das als erstes, wenn wir Anträge stellen, doch der allererste Antrag sein sollte, es sollte festgelegt werden, dass wir eine SMV wollen. Okay, dann müssen wir es aber so formulieren, dass nicht die Frage aufkommt, was meinst du denn damit? Ich glaube, eigentlich ist das Meinungsbild doch sehr, sehr klar gewesen und die Voten haben es doch auch gezeigt auf dem Parteitag. Ja. Wir sollten nicht den Fehler machen, den wir auf dem letzten Parteitag gemacht haben, dass wir nachher mit abgelehnten Anträgen dastehen, ohne einfach gesagt zu haben, wir haben einen Konsens, wir wollen eine Online-Mitbestimmung, wir nennen sie SMV. Wir haben eine Mehrheit für eine SMV, ja. Wir haben sie nicht in die Satzung geschrieben. Genau. Eine SMV nicht. Eine SMV bedeutet immer eine ständige Mitgliederversammlung. Man sollte diesen Namen als erstes mal entfernen und was anderes dafür nehmen. Moment, der 27er wurde doch mit 52% angenommen und hat es damit mehr. Nicht geschafft. Es waren 64%, es haben 2% gefehlt. Richtig, danke für die Verbesserung. Und da stand das SMV vor, beispielsweise. Ja, aber damit ja, steht er trotzdem nicht in der Satzung. Ja, trotzdem eine Mehrheit. Es ist eine Mehrheit. So, ja. Können wir bitte wieder ein bisschen nacheinander reden. Vielen Dank. Denkt auch an die Leute, die Aufnahme nachher anhören. Aber mit einer SMV legen wir uns von vornherein fest, was wir wollen. Eine ständige Mitgliederversammlung, das bedeutet eine 12-monatige lange Mitgliederversammlung. Daher ist ja nicht wir dafür haben besprechen nicht jetzt. 137 enthält, wir wollen eine Abstimmung außerhalb des BPT. Da gehen wir zum Detail, wie die dann aussieht und wie sie heißt. Genau, da können wir online, offline mitmachen, da kann ich das oben streichen. Online-Briefurne habe ich als Medien reingeschrieben. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, die man auch kombinieren kann. Und auch die Urnen haben noch Varianten, also das würde ich nicht nur online, offline unterscheiden wollen. So, haben wir das unten schon? Nein. Moment, ich mache mal oben alles raus, was wir schon haben. Sonst wird das ja völlig unübersichtlich hier. Ständig oder regelmäßig haben wir, ne? Sind die Sicherheitsmaßnahmen, die wir jetzt da stehen haben, ist damit was anderes gemeint als Akkreditierung und Deakkreditierung? Ich habe da schon mal so Ideen gehabt, dass man zum Beispiel immer 5% der Mitglieder anschreibt und sie nochmal bittet, ihr zu bestätigen, dass sie das und das abgestimmt haben oder irgend so etwas. Gibt auch technische Sicherheitsmaßnahmen. Also ein organisatorisches ist immer besser, aber man kann zum Beispiel auch bestimmte Vorgänge extern loggen, nötigenfalls auf Papier, von wegen Nachvollziehbarkeit oder Prüfbarkeit. Da gibt es verschiedene Arten von Sicherheitsmaßnahmen. Das Wahlergebnis zum Beispiel auf Papier. Wenn jemand gern mit Stift nachzählen will, kann man sowas machen. Oder auch zum Festhalten, damit das zumindest beim Schiedsgericht hinterlegt wird, falls sich mal jemand meldet. Sowas geht. Dann hätten wir auch die Nachvollziehbarkeit. Ich brauche dann nur einfach zum Beispiel in die Verti gehen und nachgucken, ob mein anonymer Account da aufgetaucht ist. Jo, und da können wir auch wieder in die Details reingehen, wie genau welches System, aber nicht heute. Rede ich gern drüber, nicht heute. Sorry, ich bin nur so aufgeregt. Ich auch. Nein, ich wollte gerade nur mal sagen, das macht gerade total Spaß. Danke dafür. So, auf, komm weiter. Wie ist denn das mit Nachvollziehbarkeit? Wo packen wir das denn da unten ein? Ja, eigentlich gehört die Nachvollziehbarkeit der gesamten Wahl dann natürlich an den Ende des Wahlgangs, also ganz nach unten. Während die Nachvollziehbarkeit der Delegation natürlich zur Delegation gehört. Aber da haben wir sie doch, glaube ich, schon aufgenommen, oder? Da steht sie schon. Nachvollziehbarkeit gehört in dem Fall, aber denke ich auch zu Pseudonym, Anonym und so. Aber muss man die Nachvollziehbarkeit überhaupt in jedem Punkt extra nennen oder reicht das nicht, wenn man die tatsächlich einmal benennt, weil die sich auf eigentlich alle Punkte bezieht, die zuvor genannt wurden oder zumindest einige? Müssen wir dann gucken, wie wir das können. Also einen Punkt Nachvollziehbarkeit und dann die verschiedenen Formen der Nachvollziehbarkeit darunter packen. Habe ich das richtig verstanden? Fände ich unglücklich, weil das eine das eine ist eine Anforderung und das andere ist schön und gehört also intensiv zum Thema Delegation. Und dann würden wir diese Punkte miteinander verweben, was ich nicht gut fände. Müsste man nicht sagen, nach Prüfbarkeit des Vorgangs und Ergebnisses? Oder heißt das echt Nachvollziehbarkeit in dem 137er? Das heißt halt blöderweise so. Okay, dann lassen wir es so. Wir müssen da ja auch ein paar Stimmen entgegenwirken, die halt eben genau Angst vor dieser Gesinnungskontrolle durch Datenbankdumps der Abstimmung der letzten 10 Jahre. Das sind berechtigte, es gibt berechtigte Befürchtungen, die muss man dann halt in jedem Punkt einzeln durchdenken und was dazu schreiben. Genau, das würde man dort aber bei der Wahlnachvollziehbarkeit eintüten, ne? Dann hätte Datenschutz angesprochen. Ja, finde ich auch ein Thema Datenschutz. Vielleicht kann man das bei Nachvollziehbarkeit mit dazu schreiben. Ich wüsste jetzt gerade nicht, wo das noch dazu gehört, außer noch Akkreditierung. Ja, was ich jetzt schade finde, ist, dass der Punkt Klarnamen, der steht jetzt ganz woanders und da steht auch Datenschutzbestimmungen dabei. Kann man eigentlich lassen, weil wenn das nicht mit Klarnamen läuft, ist die Nachvollziehbarkeit ohne Klarnamen, also wenn man nicht weiß, wer das war, eigentlich egal. Nicht? Okay. Das können wir dann besprechen, aber wenn da jetzt Heinz Müller steht, ist es genauso gut, wie wenn da... Nicht besprechen jetzt, bitte. Also lassen wir es erstmal so, wie es da ist. Klarnamen, Datenschutzbedingungen stimmen zusammen und am Ende müssen wir nochmal das andere Thema bei der Nachvollziehbarkeit durchsprechen. Ja, ich glaube, wenn wir das jetzt da in diese Reihenfolge hinschreiben, dann schließen wir jetzt keinen völkerrechtlichen Vertrag hier ab. Ne? Das können wir ja dann dynamisch noch anpassen an das, was uns da im Laufe der Diskussion an Erkenntnissen noch kommt. Wo kommt denn der Minderheitenschutz hin? Ja, das ist die Frage eigentlich unten zur GO. Das wäre ja dann eben dieser Teil, das auf Antrag Abstimmung geheim sein könnten. Vielleicht sollten wir erstmal überlegen, was unter Minderheitenschutz fällt, also was das für unsere Folgen hat. Ich hätte jetzt gedacht, dass das zum Thema geheime Abstimmung was ist. Minderheitenschutz betrifft allerdings auch Themen, die von der der Masse anders gesehen werden. Und auch solche Minderheiten müssen die Gelegenheit haben, dass ihr Thema behandelt wird. Ja, es geht. Es ist auch bei Quoren, also in dem Fall geht es tatsächlich, wie kann man gucken, dass wenn eine bestimmte festgelegte Menge an Leuten sagt, wir wollen das geheim abstimmen, das dann auch machen können. Also was haben wir an Ideen zum Thema Minderheitenschutz, was das bedingt? Geheime Abstimmung per Antrag, Quoren hängen damit zusammen und hat man noch was? Ja, die kleinen Themen, also so Spartenthemen, Spartenbereiche, die ansonsten nicht so viele Leute interessieren, die es aber in ihrer Sparte trotzdem verdient hätten, abgestimmt zu werden. Na, das ist das ja dann das Antragsrecht. Und auch wieder Quoren. Ja, ich denke, das schaffen wir dann schon irgendwie. Also ich überlege gerade, ob wir Minderheitenschutz nicht als einen Punkt unter Quoren mit dabei haben und das nachher nochmal bei der geheimen Abstimmung mit andenken, dass wir keinen separaten Punkt brauchen. Ja, okay. Wenn ihr diese Spartenthemen nicht explizit ansprecht, dann fällt euch das Thema auf die Füße. Was meinst du denn damit, Spartenthema? Das ist doch nur abhängig davon, ob du ein bestimmtes Quorum erreichst oder nicht. Was ein Spartenthema heißt ja nur, interessiert 5 Leute. Das heißt, im Zweifelfall reicht es, wenn du ein Quorum hast, dass wenn 5 Leute es interessiert, wird es halt abgestimmt. Oder sehe ich das jetzt falsch? Ja, das Problem ist doch ein anderes. Wenn du ein Spartenthema hast, sagen wir Tierschutz, dann kann es dir passieren, dass du andere Themen tangierst, aber diese Leute das nicht so ständig auf dem Schirm haben. Beim letzten hessischen Landesparteitag war das der Fall. Da hatten die eigentlich einen sehr guten Antrag zum Tierschutz gemacht, haben aber dann reingeschrieben, dass man bitte nicht mit Primaten experimentieren soll, aber das tangiert die Forschung in einer Weise, die erstens nicht im Grundgesetz zu vereinen ist und zweitens es auch wichtige Aspekte in der Medizin gibt, die man eben nur an Primaten erforschen kann. Das heißt, man braucht irgendetwas, was eingestellte Anträge dann auch mit, ich weiß nicht, Publikationen, Timeline bei Twitter, sonst was, der Leute korreliert, um dann diesen Antrag ausgewählten Leuten, die potenziell was damit zu tun haben könnten, vorgelegt wird, damit also solche Fehlgeschichten vermieden werden. Nun, es ist immer noch Diskussion. Also das ist dann die Diskussionsphase, wo wir uns wo wir darüber reden müssen. Wenn wir sowas abstimmen, müssen wir davon ausgehen, dass sich Leute auch beteiligen, sonst müssen wir es lassen. Und dann kann es natürlich auch sein, dass irgendjemand aus einem anderen Bereich kommt und sagt, aus den und den Gründen lehne ich das ab. Punkt. Ich dachte dabei tatsächlich als erstes an die Quoren, weil mir so Themenaspekte einfallen, wie, weiß ich, die ansonsten eigentlich kaum jemanden interessieren. Wenn ich jetzt im Kulturbereich an Demokratisierungsprozesse von Kuratorien öffentlicher Einrichtungen denke, dann ist es ein Thema, was den meisten Leuten irgendwie nicht so viel sagt. Und darum hätte man gute Chancen, damit jedes Quorum zu verfehlen, obwohl es aber für den Bereich der Kulturpolitik enorm wichtig für die Piraten wäre, auch dazu Position beziehen zu können. Ich denke, das werden wir da besprechen, weil Liquid Feedback gibt es ja zum Beispiel das Quorum der Menschen, die sich für ein bestimmtes Themengebiet interessieren oder sowas. Ich bin mir sicher, dass wir da was finden, aber nicht jetzt. Ich denke auch, das ist ein Thema zum Bereich Quoren und welche Themenkategorien, wofür, für welchen Bereich ist das Quorum gültig. Da werden wir das dann besprechen. So, zur Info. Einige Unentwegte haben das gefunden im Wortprotokoll vom Sonntag 9.39 Uhr und haben das nochmal ein bisschen gebürstet, sodass man es gut lesen kann. Steht jetzt ab Zeile 160. Trotzdem erst das oben fertig machen und dann da unten gucken, bitte. Gut, was fehlt jetzt noch? Themenbereiche würde ich ziemlich weit oben mal gucken. Hängt nämlich mit Quoren zusammen. Ja, also wo dafür. Das heißt, zwischen Antragshürden und Quoren als separater Punkt oder gehört das zu einem der beiden Punkte dazu? Ich würde vorschlagen, zwischen Quoren und Abstimmzyklen. Ist aber ein eigenes Thema, haben wir auch unterschiedliche Vorschläge. Und dann würde ich noch die Selbstveränderbarkeit und die Änderung der GO durch das System oder durch den Parteitag in die Zeile 140 dazu nehmen, Aufteilung in Satzungs- und GO-Anteile. Ja. So, und die restlichen Punkte, die jetzt noch oben stehen, das sind, meine ich, Hygienepunkte, die quer zu den anderen einfach als Merkerpositionen zu beachten sind. Ja. Ja, sehe ich auch so. Vor allem, das ist eigentlich so eine Machbarkeitsdiskussion auch. Ja, wobei die auch zum Teil so einer Prozesshaftigkeit unterworfen sind, mit dieser Kompatibilität in beide Richtungen, das muss sich hier und da sicherlich entwickeln und auch immer mal wieder ändern. Ja, beziehungsweise Sicherheitsmaßnahmen und auch Wahl von Admins und so weiter gehört meiner Meinung nach alles in die GO. Ja. Hihi, ich krieg gerade Feedback über Twitter, dass der eine oder andere in der Komplexität dessen, was wir da gerade tun, sich verloren hat. Ich denke, das werden wir in den nächsten Wochen dann systematisch Punkt für Punkt aufräumen. Ja, wir sollten auch noch, dass es halt eine offene Software ist, irgendwo reinschreiben. Jetzt habe ich nochmal eine Frage an euch, so ein bisschen quer. Wenn ich das jetzt hier so ein bisschen bewerben will, wie nenne ich das jetzt? Oder was wäre euer Vorschlag, unter welchem Label ich dafür so ein bisschen versuche, Leute zu begeistern? Projektgruppe SMV hat auch einen Twitter-Account. Und in Punkt 1 werden wir feststellen, wie wir es dann künftig nennen, damit keiner mehr kritisieren muss, dass es SMV heißt. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Es gibt einige Menschen, die würden alles, was nicht SMV heißt, auch nicht als SMV anerkennen. Und es gibt andere Menschen, die würden es, selbst wenn es ein Schuhkarton ist, würden sie mit der Aufschrift SMV nicht kaufen. Vielleicht sollte man einen extra Punkt machen, wie soll das Ding heißen? Ohne Scheiß, jetzt also zur Auswahl stellen. Man sollte es dem Parteitag zur Wahl stellen mit einfacher Mehrheit, wie nennen wir den Vogel? Würde ich an zweiter Stelle machen oder an letzter? Ja, aber ist super. Können wir an letzter Stelle machen, aber halte ich für einen wichtigen Punkt. Bei mir in der Firma haben wir die Angewohnheit, wenn wir uns über irgendeinen Namen nicht einigen können, dann nennen wir das Ding Uschi. Dann lasse ich mich natürlich gern von jemandem wegen Sexismus und sowas, aber dann nennen wir es halt mal Hans, je nachdem. Ja, auch das ist schon passiert hier, auch hier im Mumble. Und wir nennen das dann so lang Uschi, bis uns ganz genau klar ist, was es ist. Und dann finden wir meistens ruckzuck Namen, mit dem dann jeder einverstanden ist. Mitbestimmung bei Design. Das habe ich jetzt bitte, das müssen wir nachher rausschneiden aus dem Mitschnitt, bitte. Dirk, meinst du, ja, hier wird protestiert. Mein Name ist Uschi. Ich verfolge diese Diskussion mit Interesse und wir nennen das Kind sonst nie, aber bestimmt nicht Uschi. Wer spricht hier? Wer hat jetzt gerade gesprochen? Ich habe es gerade nicht gesehen. Uschi hat gesprochen. Nein, bei Klaus. Wir sitzen halt zusammen gerade in Klaus' Zimmer. Deswegen kann ich nicht selber, aber also. Wir werden daran denken. Also wir machen bereits jetzt einen Vermerk, in der Namensliste wird nicht der Vorschlag Uschi kommen. Nein, aber ich finde es echt gut, wenn wir wirklich fragen, wie wir in Zukunft als Piraten das Ding nennen wollen. Und das kann durchaus noch vor der Idee abgefragt werden, ob wir überhaupt wollen. Also ich meine, warum folgt man nicht den Antragstellern? Die haben es doch schon benannt. Das hat doch einen Namen. Das, was wir, worüber wir hier reden, nicht. Das hat jetzt, ist ja eigentlich das Modul, das sind neue Anträge. Die müssen ja nichts mit den anderen zu tun haben. Man kann also es gibt, auch SMV nennen, ja. Also es gibt das eine, was wir jetzt auf dem Bundesparteitag beschlossen haben. Das ist aber nicht der Weisheit allerletzter Schluss wahrscheinlich. Und es gibt das, wo wir jetzt versuchen zusammenzutragen, wie soll es denn mal sein, wenn es ganz gut und toll ist und wenn alle glücklich mit sein könnten, rein theoretisch, Utopie. Und das ist was anderes. Du implizierst hier, dass das so schlecht wäre. Nein, ich impliziere, dass du schon selbst zugegeben hast, dass daran gearbeitet wird und dass das ein modifizierbares System ist, das sich auch wandeln und den Anforderungen anpassen muss. Right? Ja, in den Details, nur die Grundlagen schienen der größte Konsens zu sein. Genau, aber der Name zum Beispiel, ist das unabänderlich? Nein, ist es nicht. Also ob man es Basisentscheid nennt oder nicht. Die Idee ist halt, das wie ein Volks- oder Bürgerentscheid eben auf eine Partei zu beziehen und deswegen das Basis zu nennen. Das Problem ist doch nicht. V wirklich dann mit Online und so weiter, sogar mit Programm, ist mit 2 Prozentpunkten gescheitert und deshalb denke ich, müssen wir auch nochmal an ein wirklich Online-Abstimmungsverfahren ran. Das ist doch eingebaut. Jetzt lasst uns doch nicht da jetzt eingraben. Wir reden doch jetzt nur über die Scheiben, in denen man sowas machen muss. Und wie wir es genau gestalten, das kommt. Im Moment haben wir nur die Frage offen gehabt, wie nennen wir das Kind? Und der Vorschlag, der im Moment im Raum steht, ist, wir nennen das Kind überhaupt nicht, sondern wir überlassen auch die Benennung dem Bundesparteitag. Weil ich mal alleine nur, wenn man aus irgendwelchen Gründen keinen von diesen Anträgen SMV genannt hätte, dann hätte man diesen Begriff am Anfang nicht so gepusht und dann wäre das, was wir jetzt beschlossen hätten, wäre wunderbar, mit keiner rummosern und jetzt heißt es nicht SMV und schon sieht keiner SMV. Genau dieses Problem, was man an Worte bindet, das sollten wir dringend versuchen zu vermeiden, gerade in so einer Diskussion. Deswegen heißt es auch in der Baden-Württemberger Diskussion übrigens nicht SMV, sondern wir haben einen Namen gefunden, der wirklich völlig unverdächtig noch nie verwendet wurde. Wir nennen das Ding Entscheid was. Ja, weil so heißt es nachher ganz bestimmt nicht. Das ist unser Uschi. Noch ein Vorschlag, zumindest wissenschaftlich könnte man das als dezentrale Willensbildung nennen. Auch den Vorschlag kannst du dann, wenn wir die Zeile 132 diskutieren, in der betreffenden Sitzung einbringen und wir werden ihn mit Sicherheit einfließen lassen. Ich würde das aber nach oben ziehen, weil das wäre dann sozusagen dieser erste Satz. Wir wollen eine Online-Mitbestimmung. Diese heißt bla bla bla. Negativ die Gestaltung des Verfahrens, das heißt die Abstimmung über die ganzen anderen Scheibchen, würde einen Einfluss darauf haben, wie es heißen kann. Okay, hast recht. So, aber eigentlich, jetzt haben wir irgendwie 10 vor 12. Ich kann mich daran erinnern, dass wir irgendwie um 10 gesagt haben, wir wollen um 12 Schicht machen. Ich würde das sehr begrüßen. Gibt es da eine Gegenrede? Nein, wir sollten das jetzt nur dann noch schnell irgendwie eine Tabelle machen, wo wir jetzt entscheiden, an welchem Montag in den nächsten Wochen wir was besprechen. Dann wäre von meiner Seite aus nochmal die Frage nach der Uhrzeit, weil sich ja in der letzten Zeit öfter mal gezeigt hat, dass viele Leute am Montag erst um 21.30 Uhr oder nach der Sprechstunde hier vorbeischauen, ob es vielleicht auch okay wäre, das ein bisschen später anfangen zu lassen. Gegenrede? Also ich finde, dass diese zweigeteilte, wie es heute war, also 20 Uhr anfangen, dann die Bubernstunde und dann danach weitermachen, sich ganz gut bewährt hat, weil man sowohl aus dem einen als also sowohl von der ersten Stunde was zum Bubern mitnehmen kann und auch vom Bubern vielleicht was in die Stunde mitnehmen kann, gerade weil es wahrscheinlich nochmal um die SNV geht, würde ich das nächstes Mal auf jeden Fall noch so machen wollen. Zudem finde ich so eine Pause dazwischen immer ganz gut. Da kann man nochmal sacken lassen und vielleicht über Dinge nachdenken. Man könnte sich tatsächlich überlegen, dass wir das immer so zweiteilen. Der erste Teil ist generell Argumente zusammenwerfen, sich in das Thema einarbeiten, dann bubernd oder durchatmen, wenn man da nicht zuhören möchte. Und danach werden konkrete Module formuliert. Plus eins. Also ich schreibe diesen Vorschlag dann mal auf und dann machen wir das ganz einfach basisdemokratisch. Wir haben so viele Leute da, wir können ja fast einen Beschluss fassen, der dem eines Parteitages gleichsteht. Hybris! Gibt es eigentlich jemanden, der den Text ändern kann von diesem Mandelraum? Ja. Gerade, da hat tatsächlich jemand mal den Text aktualisiert gehabt, das ist ja Wahnsinn. Alles okay, gut. Das war das letzte Vierteljahr, stand immer das Gleiche drin. Lieber Bertram, da stand nicht Vierteljahr das Gleiche drin. Bei der letzten Sitzung stand das Pad von der letzten Sitzung drin. Bei dieser Sitzung steht das Pad von dieser Sitzung drin. Ja, sofern die Sitzungen dann stattgefunden haben. Genau. Ja, okay, gut. So, ich habe in Zeile 100 80, das den Vorschlag formuliert, Zeitaufteilung wie heute, vor der Bubernpause Diskussion, nach der Bubernpause Formulierung der Textvorschläge. Das ist ein sehr, sehr ehrgeiziger Plan, den werden wir wahrscheinlich nicht immer einhalten können. Wage zu bezweifeln, dass wir den überhaupt noch einmal einhalten können, aber wir sollten uns das vornehmen. Ich bitte um Abstimmung mit einem Plus 1 in der eigenen Farbe in der jeweiligen Zeile. Im Raum befinden sich zurzeit fürs Protokoll und für die Aufzeichnung hervorragende 73 Personen. Und wir haben bereits 5 abgegeben, 6 abgegebene Stimmen. Wer bietet mehr? Zeile wie viel? Zeile 180 beziehungsweise dafür in Zeile 181, dagegen in Zeile 182. Sobald eine absolute Mehrheit, das heißt in dem Fall 37 Personen für Ja gestimmt haben, können wir Abstimmung beenden. Ich dachte, ich mit Zweidrittelmehrheit. Es handelt sich nicht um eine Satzungsänderung, sondern um einen Beschluss einer Tagesordnung. Und wie erhöht man das Quorum? Indem du hier noch viel mehr Leute reinholst, die um dieses Thema reden. Du kannst auch alternativ irgendwie einen Bus aus Ostfriesland einfahren oder so. Du könntest natürlich auch noch ein Unentschlossen einfügen, anstatt dafür und dagegen. Genau, wir können uns auch, wie meine Großmutter immer gesagt hat, ein Loch in die Kniescheibe bohren und das mit Zement ausfüllen. Und nach Öl suchen. Genau. So, ich sehe aber jetzt irgendwie ziemlich deutliches Meinungsbild hier und ich glaube, da machen wir das einfach mal so. Das heißt, ich werde dieses Ding da nachher auszählen und im Wiki dann entsprechend die Zahlenwert hinschreiben. Ich bin total begeistert. Wir hatten noch nie so viel aktiv diskutierende Leute, wie wir jetzt hier plus eins stehen hatten. Bin total froh, dass der Bundesparteitag dieser Aktion hier einen Riesenauftrieb gibt. Ich glaube, es gibt viele, viele Leute, die ganz, ganz froh darüber sind und wir rocken Dingen. Okay. Hat jemand die Anmerkung von Brax im Mumble-Chat gesehen? Was hat der Brax im Mumble-Chat angehört? Könnte es sein, dass der Satzungsänderungsantrag 003 nicht die Zweidrittelmehrheit erreicht hat? Es gab insgesamt 829 gültige Stimmen. Für zwei Drittel wären 552 Ja-Stimmen nötig gewesen. Der Antrag hat nur 547 Ja-Stimmen. Thomas. Anmerkung von Nikwi, du musst die Enthaltung abziehen. Da müssen sich andere drum kümmern, das ist doch jetzt eigentlich völlig egal. Jo. Es zählen die Ja- versus Nein-Stimmen. Die wurden explizit angegeben. Da geben sich auf jeden Fall mehr als eine Zweidrittelmehrheit. Gut, jetzt nochmal zum Organisatorischen. Wie wird das, was wir jetzt Wichtiges beschlossen haben, sozusagen kommuniziert? Ich würde vorschlagen, auf der Mumble-Seite ganz gleich am Anfang, das jetzt nicht irgendwie in Protokollen zu verstecken, sondern die Idee, wann wir was diskutieren wollen, da sehr prominent hinzustellen und auch den Vorschlag, wie die Zeitaufteilung jedes Mal sein sollte. Sei versichert, wir werden das kommunizieren. Das kommt auf die Wiki-Seite ganz oben, ganz selbstverständlich. Das wird von hier 70 Anwesenden um die Zeit im Chat, ich bin im Mumble immer noch begeistert, sicherlich unendlich weitergetwittert. Und ich schicke hier mal den Twitter-Nick der PGSMV in den Mumble-Chat, sodass sich da jeder mal folgen kann, denn im Moment ist das halt unser einziges wirklich richtig echtes Kommunikationsmedium für Ankündigungen. Ist der Link zur Wiki-Seite irgendwo im Pad drin? Ja. Ganz oben am Anfang des Tages haben wir über die Gruppe hier gesprochen und was wir so machen. Das ist auch protokolliert und direkt unter dem Top 1 steht die Wiki-Seite, steht das Blog und da packen wir jetzt auch noch den Twitter-Account rein. In Zeile 67 ist das. Ah, gut. Danke. So war man noch nie, dass in Zeile 67 das Protokoll angefangen hat. Ich bin sowas von gay. So. Also ist man meistens in Zeile 67 fertig oder so. So, nochmal der Hinweis, bitte folgt dann diesem Account, denn wir haben noch keine eigene Mailingliste. Wir machen das im Moment mit der Mailingliste der AG Liquid Democracy. Die kann auch jeder abonnieren. Die steht in Zeile 88. Auch diese Liste ist offen. Sie wird, glaube ich, auch ins Sync-Forum gespiegelt. Und da gibt es keine Moderation, also jedenfalls noch nicht. Und ja, einfach doof. So viel Verkehr ist da nicht, dass euch das die Inboxen zuspammt. Ja, guckt doch bitte die Mailingliste auch da oben. Irgendwo unter 65. Findest du gerade nicht. Da ist es schon Bewegung, ja. Ja. So, für die Damen und Herren, die uns jetzt im Podcast hören, danke ans Krähennest bei dieser Gelegenheit für eine weitere Koproduktion mit dem Mumble. Der Twitter-Nick ist PG wie Projektgruppe unterstrich SMV wie ständige Mitgliederversammlung. PG unterstrich SMV. So. Und jetzt ist es 23.58 Uhr und ich glaube, der Fude wird jetzt gleich diese Sitzung hier schließen. Kann das sein? Ich glaube, das kann sein. Liebe Hörer daheim an Empfängnisgeräten, es ist 23.59 Uhr. Hiermit schließe ich die aktuelle Sitzung der PGSMV. Danke allen Anwesenden, besonders Entropy und allen, die mitgearbeitet haben und Glückwünsche unserer Zuhörer zu ihrem Erkenntnisgewinn. Gute Nacht. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.